sind wir wieder bei Rim Protection. Dementsprechend, wie wir euch letzte Woche gesagt haben, machen wir diese Woche schon den nächsten Podcast, weil wir einen Zwischentermin verpasst haben. Und wir werden uns diesmal mit den Playoffs beschäftigen, beziehungsweise mal eine Voraussicht auf die Playoffs quasi machen. Sind ja noch ein paar Spiele? Ja, noch ein paar stehen an. Und ganz zum Schluss werden wir euch dann noch an unserer ersten Liebe im Basketball, unserer aktuellen Liebe im Basketball teilhaben lassen, euch mal erklären, warum wir welche Teams supporten, gut finden, da quasi eine Vorliebe für entwickelt haben oder uns als Fans bezeichnen, was auch immer. Das ist ja in der NBA so im Sommer ein bisschen fluide und ein bisschen schwierig, wenn man kein Hometown-Team hat. Es gibt leider nicht die Bad Lausick Bombers oder die Leipzig Lions oder irgendwie sowas. Doch, Leipzig Lions gibt's am American Football. Und die Uni-Riesen spielen nur zweite Liga. Ja, und die spielen außerdem in Deutschland Basketball. Ich rede von der NBA. Ja. Ruhe jetzt hier auf den billigen Plätzen. Jedenfalls, wir wollen uns die Playoffs angucken. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. So, wir wollen also die Playoffs beschauen und wir fangen mal mit dem Osten an. Wir gehen von Top to Bottom. Das heißt, wir gucken uns die Teams an, die jetzt als erstes oben stehen und gehen dann auf die Teams runter, die noch reinkommen können. Das ist ja, sind ja im Osten noch ein, zwei mehr als im Westen. Insofern das erste Team momentan noch in Führung, aber das kann sich ja noch ändern. Denn das sind bloß momentan noch nur zwei Spiele Rückstand und so richtig prall haben sie in den letzten Wochen nicht gespielt, sind die Cleveland Cavaliers. Die sind natürlich so gut wie schon durch, also es ist eigentlich nur noch rechnerisch möglich, die aus den Playoffs fernzuhalten. Keiner denkt, dass die plötzlich 20 Spiele in Folge verlieren. Dazu müssten die anderen auch erstmal gewinnen, dass du überhaupt durchgereicht wirst. Ja, ach, das schafft Chicago schon. Die werden dann Erster. Jedenfalls, wie gesagt, Cleveland ist so gut wie durch. Vielleicht, es wird ja viel argumentiert, dass der derzeitige Gammelspielstil, den die Cavaliers pflegen, damit zu tun hat, dass ihnen von Anfang an der Saison jeder gesagt hat, naja, ihr seid im Osten, ihr seid ein Superteam, ihr müsst euch nicht anstrengen, ihr könnt da quasi so durchlatschen und werdet am Ende trotzdem Erster. Bisher hat sich das bewahrheitet, aber wie gesagt, die Toronto Raptors nach dem Motto Nachtigall, ich hör dir Trapsen, sind den Cavaliers auf den Fersen. Und meine persönliche Ansicht ist, ich denke nicht, dass Cleveland sonderlich weit kommt. Wir gehen später nochmal auf das Playoff-Bracket und potenzielle Paarung ein. Jetzt soll es erstmal um generell das Team gehen und wie wir denken, dass sie für die Playoffs geballt sind. Persönlich, ich denke nicht, dass die Cavaliers für die Playoffs geballt sind. Aus dem einfachen Grund, weil letztes Jahr hat man gesehen, wie wichtig eine Bank ist, gerade bei Golden State. Hat man das sehr stark gesehen und das wird man auch dieses Jahr wieder sehen. Es ist wichtig, gute Leute und erfahrene Leute, siehe The Wizards mit Paul Pierce, von der Bank zu bringen und da entsprechend ein bisschen was zu reißen. Und natürlich ist es vor allen Dingen wichtig, als Team eine Identität zu haben. Ja, Atlanta ist letztes Jahr in Probleme gekommen, lag auch mit ihrer Identität zusammen, aber sie hatten eine. Sie haben gespielt wie ein Team. Ein Team Basketball gespielt, das war ihr Spielstil. Boston hat genauso einen Spielstil gehabt und hat, trotz dass es relativ klar ausfiel gegen Cleveland, trotzdem Cleveland einige Probleme bereitet. Und so leicht war das am Ende nicht, sich gegen eine junge Boston-Truppe, die sehr athletisch auf Fastbreaks gesetzt hat, viel Outside-Shooting, mobile Center, sich da einzustellen. Und das ist eines der Probleme, was ich bei Cleveland für die Playoffs sehe. Neben dem Gegammel, denn man darf eins nicht vergessen, man sagt das auch im Fußball gerne, das sind dann so die Sachen, wenn Teams anfangen, Ergebnisse zu verwalten, und das ist dasselbe bei Cleveland, meiner Ansicht nach. Wenn du jetzt anfängst, so kurz vorm Ende, wir reden von 20 Spielen in etwa, so kurz vorm Ende zu gammeln und dich quasi einzulullen und dort so ein bisschen gemauschelt zu machen und ja, naja, wir gucken mal, wachst du rechtzeitig wieder auf? Ja. Ich persönlich bezweifle das irgendwie, weil, wie gesagt, andere Teams, wenn ich mir Miami selbst Atlanta, Charlotte, aber auch Toronto angucke, in den letzten 10 Spielen über 500 Ball gespielt, Cleveland nur knapp. Und Cleveland hat in den Siegen, die sie hatten, außer in Ausnahmefällen, nicht wahnsinnig überzeugt. Dazu die wichtigen Spiele gegen die meisten Top-Teams aus dem Westen verloren und immer noch keine Identität. Wie will Cleveland spielen? Wie soll LeBron eingesetzt werden? Wie soll Kyrie eingesetzt werden? Wie soll Love eingesetzt werden? Was wird unterm Korb gemacht? Also das ist alles für mich so ein Potpourri aus nichts, was passt. Miami hatte eine Spielidentität mit LeBron. Er war klar, wie die Idee ist. LeBron presst rein und eröffnet so Raum, dass Dwayne Wade nachziehen kann. Gleichzeitig hattest du Bosch, der mehr ein Outside-Game gepflegt hat und das war vollkommen okay, um Wade und auch LeBron Möglichkeiten zu eröffnen, um dort quasi in Lücken reinzubrechen und das Spiel auseinanderzuziehen. Dazu hast du Shooter außen, unter anderem den Ray Allen, die quasi das Team noch weiter auseinandergezogen haben und so noch mehr Öffnung für die Postspieler ermöglicht haben. Und das ist so für mich eine Sache, so richtig sehe ich die bei Cleveland nicht. Zusätzlich fehlt mir das Ball-Movement. Wo ist der Point Guard? LeBron versucht sich an Point Guard und vielleicht sollte er es wirklich dauerhaft machen, aber dann gibt er alle paar Spielzüge mal Kyrie den Ball und Kyrie sieht die Pille an wie nach dem Motto, naja Gott, jetzt habe ich endlich mal einen Ball, jetzt mache ich mal was für Kyrie und jetzt spiele ich mal so, wie ich das kann. Und das passt irgendwo nicht. Zusätzlich, Love ist am besten, wenn er über die Ellenbogen kommt, wenn er aus dem Post kommt, wenn er über einen High Post operieren kann. Wo spielt Love größtenteils? Nicht um die Ellenbogen rum, nicht im High Post, sondern meistens am Perimeter. Was auch wieder für mich schwachsinnig ist. Stellst du Love aber richtig in den Post, hast du zumindest defensiv ein Problem, weil Love natürlich nicht so stark ist wie ein Tristan Thompson oder ein Timofey Mozgov. Das sind natürlich andere Rim Protector. Rim Protection, sage ich da nur. Insofern ist für mich die Frage, wie ist die Identität? Wie soll gespielt werden? Zumal, wie willst du gegen Teams spielen, die eine Identität haben? Werfen wir nochmal ein paar Beispiele rein. Wie willst du gegen Boston spielen, die viel über Fastbreaks kommen, die sehr mobile Center haben, wenn du mit solchen Kloppern in der Mitte spielst, wie das die Cleveland Cavaliers momentan machen? Willst du LeBron als mobilen Power Forward aufstellen? Dann ist die Frage, wer soll Small Forward spielen? Wo stellst du Love hin? Stellst du den dann auf Center? Dann ist die Frage, ist das wirklich sinnvoll gegen ein Team wie Boston? Oder selbst gegen die Hornets oder gegen die Pacers, die Small Ball spielen? Spielst du mit den großen Leuten? Hast du das Problem, dass die nicht mobil genug sind, um mit den Pacers beispielsweise mitzuhalten? Also für mich ist das so eine Mischung aus allem und jedem, gekonnt, aber nicht gewollt so richtig. Und ja, es ist natürlich immer noch ein super Team und ja, ganz fein und ganz toll. Aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich denke, wenn Cleveland auf ein Team mit Identität trifft, mit entsprechend Leuten im Kader, wie die Raptors, wie Boston, dann und oder wie Miami mit einem fitten Chris Bosh, dann sehe ich das persönlich eher kritisch für Clevelands Chancen, weil in den letzten Spielen hat mich nur LeBron überzeugt. LeBron ist der Einzige, der sich in dem gesamten Team noch den Arsch aufreißt und irgendwas noch bringt. Bloß, wir haben es letztes Jahr im Finale gesehen. Ja, LeBron kann, wenn es sein muss, Wunder wirken. Die Frage ist, LeBron ist noch ein Jahr älter, hat noch ein Finale mehr gespielt, noch mehr Spiele in den Knochen und hat, wenn man so will, eigentlich noch weniger Leute, die auf dem Platz Verantwortung übernehmen, schlichtweg, weil es keiner muss, weil er ist ja da. Ja, so, er hat die Leute noch ein Stück abhängiger von sich gemacht, statt sich in dieser einen Saison mit Love und Kyrie Leute aufzubauen, wie damals mit Bosch und Wade, die im gleichen Maße Verantwortung tragen und im gleichen Maße die Pille in die Hand kriegen, wenn das Spiel auf der Linie ist quasi, wenn es um alles geht. Insofern, ja, Cleveland kommt durch. Vielleicht kommt Cleveland auch durch die erste Runde. Darüber werden wir dann später noch reden. Aber ich sehe da noch kein Conference Final und ich sehe da auch noch kein NBA-Final, bin ich ganz ehrlich. Also siehst du eigentlich auch schwierig. Zwar jetzt gut, das mit der Identität, darüber habe ich mir nie so jetzt groß Gedanken gemacht. Für mich ist eher das Problem die Abhängigkeit. Du hast die drei Scorer, lass aber wieder das Cleveland-Pech wie letztes Jahr sie treffen und lass nur einen verletzen. Lass es denn, ob nun, wir gehen mal nicht von aus, dass es der Super-GAU mit LeBron wäre, sondern halt auch wieder Kyrie oder Love und da fehlen dir schon mal 15 bis 20 Punkte im Schnitt pro Spiel. Wie willst du das ausgleichen? Mich stört einfach und das schon die ganze Zeit und das liegt natürlich auch an den Verträgen, auch an dem Vertrag von Thompson irgendwo, die Breite. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, man hat noch einen Smith und einen Shumpert, aber da musst du auch wieder sehen, gerade Smith ist da sehr tagesformabhängig, Shumpert auch. Williams weiß gar nicht, wann der überhaupt das letzte Mal wieder vernünftig gespielt hat, seitdem Kyrie wieder da ist, ist er ja komplett unter ferner Liefen. Ich muss da jetzt auch nochmal einen kleinen Seitenhieb machen Richtung Front Office, weil ich sehe keine eklatante Verbesserung, seit Lou das Zepter schwingt als Coach. Ja, Love ist vielleicht in den Stats kleines bisschen hoch, hat vielleicht ein bisschen mehr Spaß am Spiel gefunden. Aber so wirklich ist es genauso wie vorher, aber gut, sollen sie machen. Ich denke mal schon, die Finals werden mit Ach und Krach drin sein. Ach und Krach werde ich da nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Es wird nur ganz schön viel Energie kosten bis dahin. Weil einfach, wie schon gesagt, da noch Teams kommen werden, die ihm richtig auf die Eier gehen können. Und damit können wir eigentlich dann mal, Christoph hat ja Toronto schon angesprochen, die mir sehr gut gefallen, die jetzt schon seit Jahren sich im Osten gut festgebissen haben oben. Es hat nur leider in den Playoffs immer gefehlt. Man sagt zwar jetzt aber, und ich denke mal, ja, jetzt könnte vielleicht wirklich mal das Jahr sein, wo Toronto mal ein bisschen mehr mitzureden hat, außer vielleicht erste Runde. Und von daher, warum nicht? Verdient hätten es alle mal. Sie spielen schön Basketball. Laurie und DeRozan funktionieren super. Bei Carroll war schade, war guter Trade, nur leider verletzt. Ansonsten ausgeglichenen Kader. Valanciunas, guter Center. Natürlich, es gibt bessere, aber ich denke mal, da kann auch ein bisschen Cleveland ein Lied von singen. Es gibt auch schlechtere. Man hat auch noch mit Scola jemanden auf der Bank sitzen, der gut liefern kann. Alles natürlich auch wieder tagesformabhängig bei ihm. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich gute Chancen, dass sie dieses Jahr für eine kleine Überraschung sorgen könnten. Klar, Überraschung als aktuell Zweiter, schwer gesagt. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, die letzten Jahre haben sie halt dann immer enttäuscht. Sehe ich dieses Jahr aktuell nicht so, weil sie einfach eine gute Saison spielen, haben auch im Westen die Teams gut ärgern können. Zwar ist sie nicht immer Siege geholt, aber auch nicht die Spiele so weggeschenkt. Und von daher sollte man im Auge behalten. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gebe an eines von Christoph sein Lieblingsteams ab. Ich wollte eigentlich auch noch was zu Toronto sagen, wenn ich darf. Klar. Also ich sehe das ein bisschen anders. Persönlich würde ich Toronto wünschen, weil mir das Team gefällt, weil ich die relativ gerne sehe, wenn ich sie denn sehen kann, je nach Zeit. Aber man kann sich auch mal ein paar Highlights angucken. Das Problem, was ich da sehe, ist ein bisschen ähnlich wie Cleveland. Toronto hat eine Identität. Das mag einer der Gründe sein, warum Valanciunas zum Beispiel jetzt vielleicht nicht die übelsten Stats hat, aber das Team kommt nun mal weniger übers Postplay. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, Valanciunas hat von daher eine ziemlich beeindruckende Quote, dass er immer ein Drittel seiner Rebounds am Offensivbrett holt. Was ich hier sehe, ist halt ein riesiger Abfall hinter DeRozan und Lowry. 24 und 22 Punkte und dahinter kommt eine ganze Weile nichts. Valanciunas und Carroll sind im Bereich von 13 oder 12 Punkten und nur dann bricht es nochmal um 3 Punkte ein, bis dann der nächste kommt mit Terrence Ross. Und auf der Bank geht das dann so weiter. Du hast dann nochmal 2, 3, die um die 9 Punkte haben. Und dann bricht es wieder ein. Wir sind bei 6, 7 Punkten. Also, was mir da fehlt, ist irgendwo das Anzeichen, dass du halt ein Scoring-Punch hast. Weil wir haben es letztes Jahr gesehen, ich wünsche Lowry das Beste. Ja, dass er die Schmach von letzten Jahr irgendwo ausbügeln kann. Aber ich sehe, selbst wenn er das kann, ist die Chance halt natürlich groß, dass DeRozan dann abkacken könnte. Das Problem ist ganz einfach, du hast keinen Punch von der Bank. Sehe ich so. Du hast sowohl defensiv keinen wirklichen Punch von der Bank, außer wenn du halt dann vielleicht einen Patrick Patterson oder einen Bismack Biyombo bringst. Die sind aber in der Rotation eher unter ferner Liefen. Also die sind jetzt 8er, 9er Mann. Und du hast keinen wirklichen Scoring-Punch, der zuverlässig sitzt. Und wenn dann eben nicht, um quasi vielleicht mal zu, quasi sich in den Post reinzuprügeln. Das kann Valanciunas, aber der Rest, Biyombo und Patterson, sind keine wirklichen Scorer. Die kannst du mal bringen. Die haben auch mal ihre Chancen dort durch Offensiv-Rebounds und dergleichen mehr. Aber das sind keine Scorer. Scola ist weit weg von dem, was er mal war mit 35. Das ist nach wie vor ein produktiver Spieler. Aber auch der ist vor allen Dingen ein Jumpshooter. Das ist niemand, den du in den Post stellst, der dort seine Moves anbringt. Und das ist das Problem, was ich sehe. Du hast ein sehr gutes Jumpshooting-Team. Du hast zwei sehr gute Scorer. Dahinter ist nicht viel. Und das könnte das Problem werden. In der ersten Runde vielleicht noch nicht so. Aber dann, wenn es um die Kirche geht, ist es meiner Ansicht nach ein Problem, wenn du keine Bank hast, die dir einen entsprechenden Scoring-Punch geben kann. Und vor allen Dingen, wenn du vielleicht nicht auch mal ein bisschen dein Spiel anpassen kannst und sagen kannst, okay, mit Dreiern kommen wir hier nicht viel weiter. Wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir hier in den Post uns reindrücken, irgendwie, damit wir wieder Dreier nehmen können. Und da fehlt ja schlichtwegs Personal dazu. Und das muss nichts Schlechtes sein, aber gerade der Osten ist im Gegensatz zum Westen eben nach wie vor noch von einer ganzen Menge Teams bestimmt, die dich vor allen Dingen im Post versuchen fertig zu machen. Und wir alle wissen hoffentlich, dass die einfacheren Punkte nur mal im Post kommen, weil du näher am Korb stehst. Also, das ist ganz einfach so. Außer Steph Curry. Ja, das stimmt. Und wenn du da natürlich auf ein Team triffst, dass das kann und dass dich dort im Post richtig zusammenprügeln kann und du hast keine Möglichkeit, dich dagegen zu wehren, könnte das problematisch werden. Und das Problem hast du im Osten eben eher. Im Westen kannst du den zwei Teams, die das noch machen, mit den Grizzlies und wenn sie gerade lustig sind, die Spurs, kannst du so ein Teams noch aus dem Weg gehen. Im Osten nicht. Im Osten macht das fast jedes Team nach wie vor in gewisser Hinsicht. Die einzigen, die es nicht machen, sind im Prinzip Toronto und Boston. Der Rest macht das auf eine gewisse Art und Weise nach wie vor so. Das sind größtenteils keine reinen Jumpshooting-Teams. Und das ist mein Problem. Aber ich persönlich, wie gesagt, ich würde es mir wünschen, dass sie gut abschneiden, weil ich das Team generell mag. Die haben jetzt auch ihre Identität soweit gefunden, aber wie gesagt, mir fehlt da ein bisschen was. Und wie Ralf schon gesagt hat, Boston ist momentan auf 3, kann aber relativ leicht auch noch auf 4 oder 5 fallen, was natürlich nachteilig werden könnte. Also wenn sie auf 4 oder 5 fallen, kann es natürlich passieren, dass sie gegen Miami oder Atlanta spielen müssen. Wenn sie auf der 3 bleiben, dann geht's gegen die Hornets oder beispielsweise gegen die Pacers, was potenziell vielleicht ein bisschen ein einfacheres Matchup sein könnte. Boston hat, wie gesagt, diese Saison wieder eine gute Entwicklung gemacht. Das sieht man ja auch, dass im Ranking momentan, vielleicht halten sie es. Es kann natürlich auch sein, dass es 5 oder 6 geht, oder 4 oder 5. Der Unterschied für mich ist schlicht und ergreifend, es wird nicht mehr knapp für die Playoffs reichen wie letztes Jahr, wo das so ein Nailbiter war. Es geht direkt rein. Ja. Und das zeigt irgendwo die Entwicklung von dem Team. Zeigt ja auch, dass Isaiah Thomas als letzter Draft-Pick der zweiten Runde allen Ernstes dieses Jahr der erste Spieler war, der so spät gedraftet wurde und dann ein All-Star geworden ist. Zu Recht. Aber was mir bei ihm halt nach wie vor missfällt, ist, dass er immer noch zu sehr ballverliebt ist und zu viel alleine macht. Aber das kann man, glaube ich, halten wie ein Dachdecker in gewisser Hinsicht. Manche sagen, ja, das ist super. Ich persönlich sage, als Point Guard sollte man dann vielleicht doch ein bisschen mehr drauf haben. Was ich bei Boston gut finde, ist, dass das bis auf Thomas, der da raussticht, ist, dass das Scoring sehr gleichmäßig verteilt ist. Das Rebounding ist ebenfalls unter den ersten 6, 7, 8 relativ gleichmäßig verteilt. Also es sticht jetzt keiner mit 10 Rebounds raus. Aber die meisten sind in der Lage, 4 bis 5 Rebounds zu holen. Addiert man das hoch, kommen wir trotzdem auf unsere 40 Rebounds pro Spiel, was schon in der Liga ein relativ guter Wert wäre. Genauso sieht es bei den Assists aus. Fast jeder, selbst die Big Men, sind in der Lage, 2-3 Assists zu geben. Manche auch mehr. Und auch im Bereich der Steals sieht es da ähnlich aus. Also es ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Team. Die meisten Spieler können alles. Und du kannst die meisten Spieler, außer vielleicht Kelly Olynyk aufgrund der Größe und Jared Salinger aufgrund der Körperfülle, kannst du die meisten relativ gut verschieben. Ein Evan Turner kann auch mal Shooting Guard spielen, sondern auch mal einen Point Guard geben. Ein Jay Crowder kann Shooting Guard spielen und theoretisch auf Power Forward rüber sliden in der Small Ball Lineup. Avery Bradley kann einen Point Guard geben und zur Not, weil er das verteidigungstechnisch sicherlich hinkriegen würde, kann er auch mal in Clay Small Forward spielen. Und insofern sehe ich das Team relativ gut. Sie müssen halt die Form konservieren und sie müssen gut aus den Startblöcken in den Playoffs kommen, damit sich halt das nicht rächt, dass man momentan keinen echten Superstar in der Mannschaft hat. Was sagst du? Und da kommt nämlich auch genau der Punkt, der mir so durch den Kopf schwirrte. Mich erinnert so ein bisschen Boston auch an Atlanta letzten Jahres. Mal unabhängig jetzt von, dass Atlanta letztes Jahr Erster war, aber es geht einfach erstmal darum, es ist breit gefächert, richtig, Scoring alles super, auch die Last auf viele Schultern verteilt. Wenn man sich die Highlights oder mal die Spieler anguckt, macht es auch Spaß, denen zuzugucken, immer davon abhängig, wenn der Ball läuft. Ich sehe nur das Problem, wird Thomas am Ende wirklich der, ich sag's es mal, Franchise-Player-Rolle gerecht, wenn es um die Wurst geht? Wenn es vielleicht blöd läuft, in der ersten Runde läuft es auf dem Spiel 7, vielleicht auch in der zweiten Runde, und du musst dann halt in dem Spiel 7 die Führung in die Hand nehmen, das Zepter übernehmen, ob er der Rolle gerecht wird. Also er hat die Anzeichen, hat man auch mal gesehen, dass es könnte. Die Sache ist nur, ob es dann auch wirklich so weit kommt, wenn es so weit kommt. Okay, tolle Formulierung, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich sehe einfach so ein bisschen das Problem, wenn es um die Wurst geht, ist Thomas derjenige, der Go-To-Guy wird. Ob das nun über die Assists kommt, dass er dann auf einmal 17, 18 Assists macht und dann die anderen scoren, oder... Meine Güte, du hast aber Vertrauen in den Mann. 17, 18 Assists, ich glaube, der hat einen Karrierehoch von 10. Ja, aber das meine ich halt mit dieser Art Explosion. Also ich meine, er ist einer, wo ich mir vorstellen könnte, er kann in beide Richtungen explodieren. Entweder auf einmal in Sachen Scoring, wenn er das Zepter in die Hand nimmt, oder in Sachen Vorlagen. Aber vielleicht muss er da dann aufhören. Ich erinnere mich da noch so an paar Spiele, das war dann eher so unbedeutender, wo er da mal so ein paar Zauberpässe rausgehauen hat, so wie Jason Williams damals von den Sacramento Kings Anfang der Tausender. Sowas darf er natürlich dann nicht machen, das ist klar, da müssen klare, strukturierte Pässe kommen. Aber ansonsten, wenn genau das nicht kommt, wird es für Boston schwierig, außer jemand anderes sagt, okay, jetzt wird's Zeit, Jungs, ich mach das. Naja, ich sehe so eine Explosion schon allein deswegen nicht kommen, weil wir von einem Spieler sprechen, der bei 6,5 Assists schon fast 3 Turnovers hinlegt. Gut, habe ich das nicht bedacht, ja. Was für mich so eine Sache ist, wo ich sage, da sehe ich eher ein Limit. Dazu kommt, dass er ein verhältnismäßiger Volume-Shooter ist. Also er nimmt fast 4 Würfe mehr als der Rest, als die anderen Spieler des Teams. Trifft aber nicht so wahnsinnig toll mit 42%. Dasselbe von 3. Nimmt die meisten Dreier, trifft aber auch da eben ja, 35%. Ist okay, ist aber für mich, wenn jemand 6 Dreier im Spiel nimmt im Schnitt, müssen es eigentlich mehr als 35% sein, weil mit allem anderen bringst du dein Team in die Bredouille. Also was er natürlich hat, ist, dass er ziemlich viele Freiwürfe zieht, mit Abstand die meisten im Team, was natürlich immer sichere Punkte sind, aber wie gesagt, der Isaiah Thomas ist sicherlich talentiert, aber ich sehe nicht, dass das Talent für mehr als, also ich sehe das als seinen Zenit momentan und ich sehe da auch nicht mehr kommen, weder in den Playoffs noch sonst wann. Also ich denke, wir werden nie mehr als 22 Punkte und 6,5 Assists von Isaiah Thomas in seiner Karriere sehen. Bin ich persönlich der Meinung, es ist einfach der Deckel erreicht. Dann ist halt die Frage, wer könnte es eventuell machen? Wir wollen jetzt nicht hier die kompletten Stats durchgehen, aber ihr merkt schon, da ist halt dann, ja, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, dasselbe Problem, was Atlanta letztes Jahr hatte und woran sie spätestens glasklar in den Conference Finals gescheitert sind. Da war halt niemand, der genau das machen konnte. Ja, gut, die Frage ist natürlich, ob ich Boston unbedingt mit Atlanta vergleichen würde. In dieser Situation. Ja, ist richtig, aber wie gesagt, schon alleine da frage ich mich halt, kann man das vergleichen, weil wir reden erstmal von einem Team, das im Schnitt 5 Jahre jünger ist. Ja, gut, das ist richtig. Und zweitens reden wir auch von einem Team, das. Solche Vergleiche sind schwierig. Das mit Absicht von Brad Stevens so strukturiert ist, dass du das eben nicht ausrechnen kannst. Wo du halt bei Mike Budenhauser eher das Gefühl hattest, der hat die Atlanta Hawks so strukturiert, weil, naja, es war halt nichts anderes möglich. Und bei Brad Stevens hast du das Gefühl, er hat die Mannschaft so strukturiert, weil er eben von allen Ecken scoring will. Und wie gesagt, deswegen bin ich auch einfach der Meinung, hast du da so eine Dichte, wenn du auf die Assists guckst, wenn du auf die Rebounds guckst, wenn du auf die Steals guckst, wenn du auf die Punkte außer Thomas guckst, haben wir 2, 4, 6, 7 Spieler im Prinzip, oder 6, die extrem nah beieinander liegen und nochmal 2, die auch da mit in die Region gehen. Dasselbe ist bei den Rebounds der Fall. Deswegen sage ich, also das Team ist für mich so ausgeglichen, dass ich der Meinung bin, dass das noch ein bisschen schwieriger wird als gegen eine Hawks-Mannschaft, zumal ich halt Bradley für den taktisch besseren Coach als Budenhauser halte. Und ich denke, wenn Isaiah Thomas schon nicht mehr als 6,6 Assists geben kann, was auf jeden Fall ist ein besserer Floorleader als Jeff Teague. Gut, ja. So, und dementsprechend genauso wie Avery Bradley. Ich halte, und Jay Crowder, ich halte die Mannschaft für, trotz dass sie jünger sind, für reifer und für von der Persönlichkeit besser strukturiert als die Hawks. Bei den Hawks hatte ich das Gefühl, letztes Jahr mit ein bisschen Gegenwind und die kippen um. Das wirst du schon gegen Boston nicht haben, weil Boston weiß, wie knackig das war, gegen Cleveland letztes Jahr zu spielen, wie schwer das war, in die Playoffs zu kommen und wie sehr sie dieses Jahr auch wieder fighten mussten, um auf den Platz zu kommen, wo sie sind. Und ich glaube, das war damals wahrscheinlich für Cleveland eines der schwersten 4-0s, was man haben kann. Ja, also Boston hat es denn definitiv nicht einfach gemacht. Ja. Und das hat ja auch jeder gesagt, nur die Regular-Season-Spiele hat Boston Cleveland nicht einfach gemacht. Aber gut. Kommen wir zu Miami. Genau. Ralfs Lieblingsteam. Kleine Wundertüte dieses Jahr. In gewisser Hinsicht Ralfs Lieblingsteam. Ist ja auch ein angenehmes Team. Wer würde dort nicht gerne spielen und seinen Arsch in die Sonne hängen? Jedenfalls Miami, da brauchen wir gar nicht lange reden. Wenn Bosch es nicht schafft, zurückzukommen, und das wünschen wir ihm natürlich alle, weil er ist nun mal in das Centerpiece schlechthin. Wenn Bosch es nicht schafft, zurückzukommen, brauchen wir über Miamis Chancen in den Playoffs nicht reden. Ja. Ohne Bosch ist da Essig, insofern brauchen wir da eigentlich nicht lange reden, weil es ist noch nicht klar, er hofft zurückzukommen. Es sind keine Bloodclots, wie würde man es übersetzen? Er hat was im Blut. Ich weiß, das klingt jetzt blöd. Es ist quasi keine Thrombose in der Lunge festgestellt worden mehr, also keine Blutklumpen mehr. Die Frage ist, bleibt das so? Die Frage ist, sollte er dann trotzdem schon wieder anfangen, weil viele vermuten, dass das Problem vom vielen Fliegen stammt. Natürlich auch Veranlagung, aber natürlich durch das viele Fliegen der NBA-Profis akzentuiert wird. Das müsste man sehen. Insofern, wie gesagt, wir haben ja schon letztes Mal über den Joe Johnson Trade beziehungsweise das Joe Johnson Signing geredet. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Spieler und ist natürlich auch sofort in Starting Five gerutscht. Goran Dragic hat in den letzten Spielen endlich mal gezeigt, was er eigentlich kann. Nämlich eigentlich mehr als Isaiah Thomas, aber das hat er fast die ganze Saison nicht gezeigt. Die Bank ist sehr gut besetzt, ja, mit sowohl jungen als auch erfahrenen Spielern. Auf allen Positionen eigentlich. Amari Stoudemire hat seinen 85. Frühling. Also man kann sich, das ist wirklich ein gut konstruiertes Team. Das einzige Problem ist Alter und Verletzungsanfälligkeit. Wenn Bosch fit wird und Miami nicht noch sonst wie zusammenbricht, dann ist das ein Team, dem ich das Conference-Finale zutraue. Also im einfachen Grund, weil die an Platz 4 in einer guten Position wären. Du spielst gegen den 5. und dann spielst du erst gegen den 1. oder den 2. Gegen den 1. oder den 3. Insofern könnte das gut sein, zumal das ein Team ist, wo ich mir denke, die könnten Cleveland rausschmeißen. Aber wie gesagt, über das Bracket reden wir dann richtig noch. Insofern, mein Ding ist, wenn Bosch wieder zurückkommt und an seine Leistung anknüpfen kann, die wirklich diese Saison wieder sehr stark war, dann ist das für mich ein No-Brainer. Dann schaffen die das Conference-Final. Das ist einfach durch die Erfahrung, dadurch, wie das Team aufgestellt ist, wie die Bank aussieht, ist das für mich neben, würde ich sagen, Boston mein persönlicher Hot-Tipp. Da gehe ich auch mit, weil gerade, wie Christoph schon richtig sagt, die Bank, Hut ab, da hast du Leute wie halt eine Winslow, der jetzt, mein Freund, sage ich mal fast schon, der jetzt vor kurzem 20-Punkte-Spiel hingelegt hat, neuer persönlicher Rekord, haha, ist ja klar, die Liga ist noch nicht so jung, noch nicht so alt für ihn. Du hast aber auch einen, angesprochen halt schon, Staudemeyer da sitzen, du hast einen Green, der schon die komplette Saison als ein guter Sixth Man kommt, du hast einen auch Rookie oder einen jungen Spieler mit Josh Richardson, der in den letzten Spielen endlich mal Steigerung zeigt. Du hast aber halt auch in der Starting Five viel Erfahrung. Aber wie gesagt, der Hauptfaktor der X-Faktor, wie man so schön sagt, ist einfach Bosch bzw. seine Gesundheit und was natürlich auch der Kopf sagt. Weil, seien wir ehrlich, wenn er jetzt so fit wird, sagt er sich vielleicht aber auch, gut Leute, ich kuriere mich jetzt noch aus und wir probieren es nächstes Jahr nochmal. Klar, man wird auch nicht jünger, aber wenn das Team noch ein bisschen eingespielt hat, vielleicht kommen noch ein, zwei Assets über Picks, Trades im Sommer hinzu. Da ist Riley dran dabei, relativ schnell nach LeBrons Weggang ordentlich wieder was aufzubauen und wieder ganz oben mitzureden. Und von daher würde ich einfach mal sagen, wie schon Christoph sagt, lange Rede, kurzer Sinn bei Miami. Springen wir zum nächsten Team. Zu Atlanta. So, da haben wir die Atlanta Hawks. Auch zu dem Team muss ich jetzt, denke ich mal, nicht viel sagen. Massiver Einbruch von letzten Jahr. Mhm. Also natürlich hat niemand gedacht, dass sie nochmal 60 Siege holen. Aber man hat wenigstens mit 50 gerechnet. Zumindest Kenny Smith und andere. Charles Barkley hat klipp und klar gesagt, wenn die dieses Jahr die Playoffs machen, dann sind sie gut. Und fast so in die Richtung läuft es ja mittlerweile. Also jetzt haben sie sich mal wieder ein bisschen gefangen. Aber es sah wirklich eine Zeit lang aus, als könnten sie rauspurzeln. Zu Atlanta kann ich wirklich nicht viel sagen. Aus dem einfachen Grund, ich gucke sie nicht, weil das Team für mich vollkommen uninteressant ist. Ich kann da nur mit Statistiken argumentieren. Das Team ist wieder sehr breit aufgestellt. Dennis Schröder kommt langsam quasi vom Lehrling zum Chef. Denn viele argumentieren mittlerweile schon dafür, dass er Jeff Teague tatsächlich Vollzeit ersetzt und in die Starting Five rutscht. Das wird man mal sehen, wie das aussieht. Generell ist das Team jetzt, es hat sich halt nicht viel geändert. Du hast halt deine 5-6 Spieler, die zwischen 10 und 17 Punkte hinlegen, auch nicht schlecht rebounden, auch nicht schlecht Assists geben, auch nicht schlecht werfen. Aber es ist halt nach wie vor das Problem, du hast keinen wirklichen Star, beziehungsweise zumindest einen richtigen Scorer. Und so richtig, wie gesagt, haben sie mich dieses Jahr einfach nicht überzeugt. Egal, was man sich angeguckt hat, Atlanta war immer so, ja, es ging schon irgendwie so und man ist schon irgendwie dort durchgekommen. Dazu hat man nur noch auch teilweise Verletzungspech gehabt mit Leuten, die vielleicht sonst eine größere Rolle gespielt hat. Der Trade mit Kirk Heinrich nach Atlanta gebracht hat, den versteht, glaube ich, überhaupt keiner, weil die haben zwei gute Point Guards. Warum hole ich dann einen, der 35 ist und irgendwie gefühlt 2 Minuten spielt? Also, das war ein bisschen reichlich sinnfrei. Wie gesagt, Atlanta wird sicherlich zwischen Platz 5 und 7 landen. Also, da müsste schon noch viel passieren, dass sie komplett rausfliegen. Wie gesagt, sie können aber natürlich auch noch auf 7 runtergehen und das würde ich eher einschätzen, würden dann dort auf Toronto treffen, wenn es jetzt so bleibt und dann rausfliegen. Also für mich, bin ich ganz ehrlich, so wie Atlanta diese Saison gespielt hat und so wie momentan der Kader auch so ein bisschen in Umwälzung befindlich ist, ist Atlanta weit, weit vom Conference-Titel oder auch selbst vom Finale entfernt. Ja, also da gehe ich vollkommen mit. Zum einen, der Kader hat sich nicht groß verändert. Man ist trotz allem klar, dieser erste Platz letztes Jahr, das war eher mal so ein Ausreißer nach oben. Man hat aber doch gesehen, wie schnell doch dieses System, was sie letztes Jahr gespielt haben, ausgespielt wurde von den anderen, weil du brichst nicht so einfach von 1 auf 5 wieder ein. Und wenn ich mir einfach angucke, wer da momentan auf 1 bis 4 steht, dann sind das Ja, die Teams sind auch schon durchgegangen, sind Cleveland, Toronto, Boston, Miami und zu allen Vieren, selbst in Miami ohne Bosch, sage ich, da ist Schluss für Atlanta, weil da einfach, ja, es ist einfach nicht diese Steigerung zum letzten Jahr da, man hat nicht dieses Gefühl, dass sie gesagt haben, fuck, wir waren so nah dran, sondern einfach so, ah, okay, das ist so, ich versuche mal einen Vergleich zu finden, die trotten so durch dieses Jahr, wie die geprügelten Hunde, die sie aus dem Conference Finals rausgegangen sind. Es würde ihnen das immer noch nachhängen. Und spätestens, wenn dann solche Gedanken vielleicht dann auch wiederkommen, dann ist auch im Kopf Feierabend und ja, sorry Atlanta, sorry Dennis, Max, erste Runde und das war's. Ja, definitiv. Nächstes Team, was eben genauso wie Miami, Boston, Atlanta und auch Indiana, die könnten alle noch miteinander Plätze tauschen, also es ist sehr eng da noch, sind 2-3 Spiele Unterschied, sind die Charlotte Hornets, von denen ja keiner wirklich erwartet hat, dass die nach dem langfristigen Ausfall von Al Jefferson und dem langfristigen Ausfall von Michael Kidd-Gilchrist überhaupt noch eine Rolle spielen, aber scheinbar hat der Rekord, den sie zu Anfang der Saison hingelegt haben, sie so beflügelt, dass sie da immer noch dran anknüpfen konnten. Kemba Walker hat zumindest punktemäßig natürlich auch ordentlich losgelegt, das muss man auch mal sagen. Dazu hat man halt mit Nicholas Batum und Jeremy Lin und Marvin Williams drei Leute, die zumindest gute Contributions hinlegen. Aber auch hier ist wieder das Problem, du hast Kemba Walker und danach nicht viel. So, und Charlotte steht nicht umsonst da, wo sie da stehen, aufgrund ihrer Ergebnisse größtenteils gegen den Osten. Danach, es ist halt, wie gesagt, wenn ich mir danach angucke, während der Rotation vorne steht, dann ist da halt nicht viel. Nick Batum ist der Nächste mit 15 Punkten und danach geht das Stück für Stück runter. Dann hat man noch zwei in Double Digits mit Marvin Williams und Jeremy Lin. Und danach geht es runter auf 9, 7. Also es ist jetzt nichts wirklich dabei, wo du sagst, außer vielleicht dann noch Jeremy Lamb, aber wo du jetzt sagst, wow, das ist ein ordentliches Team und das ist halt ein typisches Zeichen dafür, dass es für den Osten reicht. Aber für mehr reicht es nicht. Das ist halt der Osten und damit kommst du damit in die Playoffs. Und auch da sage ich halt, mehr ist nicht drin, schlichtweg, weil, wie gesagt, der eigentliche Star Al Jefferson fehlt und ein zweiter relativ guter Scorer mit Michael Kidd-Gilchrist, verzeihung, nicht Kidd Williams, komme ich auf Kidd Williams, wahrscheinlich wegen Jason Kidd. Trainer von Carter Williams. Genau, Michael Kidd-Gilchrist, zusätzlich, wie gesagt, einfach auch ein guter Wing-Defender. Insofern, ich denke nicht, dass da groß was kommt. Es ist schön, dass sie die Saison so konservieren konnten. Vielleicht auch nicht so schön für Jordan, der hat sich wahrscheinlich oft nach den Ausfällen, dass das Team abkackt und sie entsprechend noch einen schönen hohen Pick sich abholen können. Aber wie gesagt, ich sehe da nicht viel Hoffnung, mal abgesehen davon, dass bei Charlotte für mich wieder das Problem ist, ich sehe da nicht wirklich eine Identität. Also Kemba Walker ist für mich kein Point Guard. Kemba Walker ist ein guter Shooting Guard, aber das war es auch. Der hat noch nie wirklich das Team mit Pässen geführt und Spieler angefüttert. Die Identität des Teams ist Al Jefferson. Ist Mayor of the Left Block. Das ist die Identität des Teams. Gib den Ball Al und da wird dann schon irgendwas mitmachen. Und wenn Al es nicht macht, dann macht es keiner. So. Dann hast du Michael Kidd-Gilchrist, der dem Ganzen noch ein bisschen Athletik bringt. Aber das war's. Und spielerisch fehlt mir da irgendwo, wie gesagt, einfach die Identität, die Idee, was die eigentlich spielen wollen. Vielleicht wird sich das jetzt verbessern, nachdem sie mal fast ein Jahr ohne Al Jefferson gespielt haben. Aber ich sehe jetzt noch nicht viel. Also wie gesagt, ich denke, die kommen rein, so wie sie sind. Vielleicht rutschen sie noch ein, zwei Plätze ab. Ich denke es mal nicht, weil die momentan einen relativ guten Lauf haben. Aber viel mehr sehe ich da jetzt nicht. Also für mich ist ja Charlotte so eine kleine Wundertüte, weil ich sie ehrlich gesagt die Saison jetzt nicht wirklich groß verfolgt habe. Klar, ich habe von den Verletzungen Kidd-Gilchrist und Jefferson mitgekriegt. Aber ansonsten, wo ich mir heute mal die Tabelle angeguckt habe, weil ich bin ganz ehrlich, ich achte darauf, die Teams, die ich verfolge, wo sie stehen, und gucke mir nicht die Gesamttabelle an, war ich ja doch ein bisschen überrascht, dass sie auf Platz 6 stehen. Wo man aber auch sagen muss, wenn man sich das auch so ein bisschen mit dem Alter anguckt, aber da kommen natürlich noch viele andere Faktoren rein, vielleicht, mit einem ganz, ganz großen vielleicht, hat man hier eine Grundstruktur für später. Ich meine, gut, Kemba Walker 25, Kilgeous 22, dann haben wir noch Kaminsky 22 und noch ein paar andere Spieler, alle so um die Zeit, das Alter, natürlich auch noch ein paar ältere, keine Frage, aber... Das kannst du, glaube ich, nächstes Jahr in der Saison Vorausschau sagen. Ja, aber ich meine halt nur, das fällt mir halt gerade so ein, wo, oder so auf, wo ich einfach mal das, die Statistiken vor mir habe, dass da was zusammengewachsen ist, so außerhalb meiner Beobachtungssphäre der NBA, die man vielleicht mal im Osten in den nächsten Jahren im Auge behalten sollte. Immer natürlich abhängig von Picks, was natürlich dieses Jahr jetzt, wie du schon richtig angesprochen hast, für MJ nicht so prall wird, weil sie halt... Ja, und generell immer abhängig von MJ, wenn der mal wieder eine Langeweile hat und ja, wie vor 4-5 Jahren das Team komplett auseinanderbricht, weil er meint, wenn ich das jetzt mache, dann gewinnen wir eine Meisterschaft. Insofern, wir werden sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind beide überrascht, dass sie drinne sind. Wir wissen aber auch beide, dass da nicht wirklich viel, oder wir vermuten, wissen ist ja ganz, können das ja nicht. Wir vermuten, da ist nicht mehr drin, außer erste Runde. Die können sich über ein bisschen Playoffs in Charlotte mal wieder freuen. Ich glaube, das hat die Stadt seit Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr gesehen, gefühlt. Und damit machen wir einfach mal den Sprung zu den nächsten, wo man jetzt so sagen könnte, Mensch, die reden auch mal wieder gut mit, ist klar, Paul George ist wieder fit. Paul George spielt, als wäre er nie verletzt gewesen. Wir reden von den Indiana Pacers, die sich momentan auf dem 7. Platz halten. Wo man sagen muss, okay. Wo mein Man Miles Turner langsam so richtig loslegt. Ja. Und sich und zeigt, dass er ein moderner Center ohne Dreier ist. Aber das ist nicht ganz so wichtig, weil er hat einen guten Jumpshot. Vom Midrange hatte ich ja schon mal gesagt. Unheimlich gutes Postgame, sehr guter Verteidiger. Wenn er noch ein bisschen aktiver wird im Rebounds-Grabben, wird das auch gut. Aber genau das ist der Punkt. Also wenn ich jetzt, ich denke mal, wenn die Pacers langfristig was machen wollen, müssen sie das Team umstrukturieren. Monte Ellis ist einfach schlichtweg ein Grotten-Shooting-Guard, von daher, dass er zu sehr auf Cutten und Driven und Jumpshots legt. George Hill ist ein sehr guter Aushilfs-Point-Guard, muss man sagen, und CJ Miles, naja, das ist auch so unter ferner Liefen. Jordan Hill, guter Pickup von den Lakers, aber so wirklich ist da, die spielen Smallball und das machen sie ganz ordentlich, aber so richtig außer George ist da momentan noch nichts. Gib Turner 1-2 Jahre, hol dazu vielleicht noch 1-2 junge Leute, die du irgendwo sonst preiswert kriegen kannst. Vielleicht macht sich Ty Lawson auch wieder. Ja. Das wird man sehen. Vielleicht liegt er auch im Suff. Das kann man nicht einschätzen. Die Pacers, wie gesagt, sind definitiv nicht mehr die Pacers, die sie waren, als sie ständig Miami geärgert haben und die immer in 7 Spiele gezwungen haben. Das sind jetzt die Smallball Pacers. Und das machen sie, wie gesagt, ganz ordentlich diese Saison. Aber auch da sage ich, nach George ist einfach ein viel zu großer Leistungsabfall. Da kommt dann nicht viel. Und wie wir alle wissen, Playoffs sind knackig. Ja. Playoffs ist nicht Geigel die und Geigel da und Geigel überall. Und dementsprechend wirst du da als der einzige Topstar deiner Mannschaft natürlich besonders in die Knochenmühle genommen. Vor allen Dingen, da Georgia jetzt die meiste Zeit auf der 4 verbringt, also auf Power Forward. Insofern, ja, wie gesagt, schöne Erfahrung gerade für George nach der verletzten Saison. Schöne Erfahrung für einen Jungen wie Miles Turner, der in die Stammformation langsam rutscht, beziehungsweise schon gerutscht ist mittlerweile, mehr oder minder, ihn Mahimi verdrängt hat. Und werden wir mal schauen, was da noch rauskommt, aber viel sehe ich da jetzt nicht. Einfach aus dem einfachen Grund, weil, wie gesagt, die wissen zwar, wo sie hinwollen, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass die richtigen Spieler dafür haben. George Hill ist nicht schlecht. Aber George Hill ist auch mehr ein Shooting Guard, als dass er ein Point Guard ist. Das ist ein Two-Way-Player. Monte Ellis fehlt für Small Ball schlichtweg der Dreier. Und ansonsten, wie gesagt, von der Bank kommen eher die traditionellen Big Men, wie ein Jordan Hill, wie ein Ian Mahimi. Und danach auch nicht wahnsinnig viel. Also, wie gesagt, vielleicht ist Ty Lawson für nächste Saison dann das fehlende Stück. Vielleicht kriegen sie den für einen kleinen Vertrag. können da ein bisschen was mitmachen, können dann George Hill eher auf Shooting Guard aufstellen und dann läuft das Ganze vielleicht noch ein bisschen flüssiger und auch noch ein bisschen variabler. Aber so wie sie momentan aufgestellt sind, sehe ich da jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber wie gesagt, das ist der Osten. Wen überrascht's? Ja, erstens, ich würde sogar fast sagen, im Osten kannst du es mit viel Glück mit so einem One-Player-Team vielleicht sogar mal ein, zwei Runden schaffen. Aber ich will und kann und brauche da auch nicht wirklich viel hinzufügen. Ich denke, Christoph hat das Wichtigste gesagt, Paul George und danach, wie ihr merkt, nichts. Von daher muss man schauen, wo sie am Ende dann sind. Aber ich finde, es müsste schon ein kleines Wunder passieren, wenn sie wirklich gegen Toronto oder Boston oder wenn sie sogar noch durchgereicht werden auf 8 gegen Cleveland weiterkommen würden. Ist natürlich dann interessant, gerade gegen Cleveland könnte ich mir das interessante One-on-Ones vorstellen mit James-Love gegen George, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ihr merkt schon, so im Allgemeinen ab Platz 5 wird es im Osten ein bisschen düster. Das kann man halt sagen. So, dann kommen wir also zu Chicago. Ja, düster. Und Chicago ist auch bloß düster. Absolut grottig diese Saison. Man hat ja nun Fred Hoiberg geholt, um angeblich Thibs, also Tim Thibodeaus tolle oder besser gesagt negative Offensive endlich mal ein bisschen in die Moderne zu holen. Hat dazu aber gleichzeitig total die Defensive vernachlässigt. Also man ist von einem Defensive-Top-Team zu einem der schlechtesten der Liga geworden. Gleichzeitig funktioniert die Offensive noch nicht richtig, weil man noch nicht die richtigen Bausteine dafür hat. Ein Lichtblick ist sicherlich, dass Doug McDermott endlich mal, nachdem er sich ja letztes Jahr fast gleich verletzt hat und dann nie richtig in den Tritt gekommen ist, eine halbwegs brauchbare Sophomore-Season hinlegt. Pau Gasol hat mal noch einen Frühling, was natürlich gerade jetzt schade ist, weil mit Stats von 17, 11, 4 und 2, also für die Uninitiierten 17 Punkte, 11 Rebounds, 4 Assists, 2 Blocks. Da reden wir von Nummern, die gerade auf seiner Position ansonsten wahrscheinlich nur Anthony Davis noch toppt. Und der Mann ist 35. Und insofern ist relativ schade, dazu kommt, dass Jimmy Butler diese Saison schon fast 20 Spiele verpasst hat, wie fast der halbe Kader in Chicago. Also Mirotic ähnlich, Derrick Rose ähnlich, Mike Dunleavy ist komplett weg. Etwan Moore dasselbe. Gibson auch. Aaron Brooks dasselbe. Bobby Portis dasselbe. Tony Snell ist einer der wenigen, die noch fit ist. Naja, Gibson geht gerade so noch. Gasol auch bloß ein paar verpasst. Doug McDermott auch nur wenig. Aber ansonsten, wie gesagt, wahnsinniges Verletzungspech. Dazu kommt eben auch noch ein bombastischer Leistungsabfall. Wenn ich jetzt eben die relativ häufig verletzt sind mit Mirotic, Rose und Butler rausrechne, und bleibt dann noch ein Spieler, der einen Double-Digit scored, und das ist Pau Gasol. Der Rest ist darunter, zwar 9 und 9 und 8 und 7, aber da ist halt nichts. Dazu kommt, dass die Bulls ein bisschen, wie gesagt, die sind momentan ein bisschen seltsam konstruiert. Hoiberg will eine moderne, relativ flexible Offensive haben, weswegen halt Joakim Noah häufig auf der Bank schmort. Damit kommt er noch nicht so richtig zurecht. Also er hat zwar vernünftige Rebound-Quoten, ist aber in Punkten massiv eingebrochen. Gleichzeitig spielt dann Mirotic häufiger mal Center. Der kann das aber defensiv noch gar nicht essen. Und dementsprechend leidet auch die Offensivproduktion drunter. Derrick Rose ist Derrick Rose. Das heißt, der trifft mal, der macht mal 30 Punkte im Spiel und dann ist er mal wieder überhaupt nicht anwesend. Und ist natürlich auch häufig defensiv extrem anfällig. Die einzig zwei Konstanten, wo du sagst, wenn das Team fit wäre, würden solche Dinger wie Mirotic und Rose gar nicht ins Gewicht fallen, sind halt Butler und Gasol. Das Problem ist bloß, Butler verpasst, hat 15 oder sowas Spiele verpasst, Gasol kaum welche, aber ist halt 35, wie Ralf schon sagt, das heißt Minutenbegrenzung automatisch, so den lässt du keine 38 Minuten spielen. Es ist schlicht und ergreifend, dass das Team ist in einer Umbruchphase, das muss man ganz einfach sagen. Es wäre für die wahrscheinlich sogar gesund, wenn sie die Playoffs verpassen würden. Also im einfachen Grund, weil sich dann vielleicht die Möglichkeit für einen vernünftigen Pick ergeben würde. Der Punkt ist ganz einfach, es ist momentan so eine Übergangsphase. Der Frontcourt ist total überfüllt. Da habe ich Bobby Portis, da habe ich Edwin Moore, da habe ich Tash Gibson, da habe ich Nikola Mirotic, da habe ich Paul Gasol, da habe ich Joakim Noah. Das ist einfach viel zu viel zu viel. Zusätzlich passt keiner wirklich in die Offensivstrategie von Højbjerg. Mirotic müsste eigentlich Power Forward spielen in einer Small Ball Lineup und in einer normalen Lineup vielleicht eher Small Forward. Doug McDermott ist ein reiner Small Forward, dem aber eigentlich die Defensivfähigkeiten dafür abgehen. Mike Dunley, wie gesagt, verletzt wie blöde. Taj Gibson ist ein guter, ausgeglichener Spieler. 9-7 so in dem Dreh. Wäre vielleicht was für die Cavaliers Bank gewesen, dafür verdient er aber zu viel. Zumindest wäre das wahrscheinlich günstiger gewesen, wenn sie dafür Tristan Thompson abgegeben hätten und hätten dann Taj Gibson geholt. Da hat man fast dieselben Rebound-Zahlen in derselben Zeit, bloß halt ein paar mehr Punkte noch dazu. Hätte Fahrradkette. Genau. Insofern, die Mannschaft ist einfach nicht wirklich momentan, und das ist halt schade, wenn man halt sieht, Jimmy Butler wird nicht jünger, ist erst 26, aber das sind ja jetzt so langsam seine All-Star-Jahre. Paul Gasol ist 35, es ist eigentlich schade, dass jetzt und auch das Jahr zuvor eigentlich Jahre verschwendet wurden, und man nicht ein Team aufgebaut hat, das wirklich competitive ist und da den nächsten Sprung machen kann. Denn es hatte sich ja nicht erst seit Kurzem angedeutet, dass die Offensive stagniert unter Tom Thibodeau. Insofern muss man mal gucken. Das ist auch so ein Team für mich. Erste Runde raus, wenn sie denn das überhaupt durchhalten und es in die Playoffs schaffen. Sie haben jetzt gerade so ihren Trend zum Stoppen gebracht. Und sind mit Ach und Krach, spielen sie wieder über 500 Ball. Da muss man gucken, ob die das auf Dauer durchhalten. Ich sehe das persönlich eher nicht. Ich denke, sie rutschen auch raus. Aber wie gesagt, darüber können wir uns dann später nochmal unterhalten. Wenn wir auf die Brackets gucken, wie gesagt, persönlich denke ich, sie rutschen raus. Das ist mein Tipp. Insofern, Ralf. Also ich sehe es so ähnlich. Eigentlich, was heißt so ähnlich? Also ich finde Chicago ganz interessant in einem Punkt. Man sieht ja immer im Basketball, man braucht sich ja nicht die Sets manchmal angucken, sondern einfach nur die Altersstruktur. Das ist also schön im Basketball, dass man anhand von Altersstrukturen gerne mal auch interpretieren, erkennen kann, was ist langfristig das Ziel oder wo soll es irgendwann mal hinauslaufen. Ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet bei Charlotte mit einer, finde ich, sehr interessanten Altersstruktur, weil da mal ja was aufgebaut kann. Schaue ich mir das hier an, das ist so, ja... Da ist ja wirklich alles vertreten von in der Rotation 4 und 5, Mirotic und McDermott mit 24, einen Butler mit 26, aber dann hast du halt auch einen Gasol mit 35 Jahren, du hast es ein bisschen wie Miami, nur irgendwie hat dann Miami statistisch gesehen nach unten bessere Ausreißer, aber ist egal. Hier finde ich einfach, muss auch das Front Office aufpassen, nicht, dass die sich irgendwann manövrieren in der Situation wie die Clippers, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten. Aber gut, ich schweife ab von den Playoffs. Ich gehe gerade schon eher in Saisonvorschau. Aber das waren einfach so Gedanken, die mir gerade kamen. Ja, erste Runde, bye-bye. Vielleicht, ich wünsche mir ehrlich sogar, dass sie es nicht packen, weil ich persönlich, und darauf kommen wir gleich, die Partie Cleveland-Detroit einfach deutlich spannender, interessanter finde als Cleveland gegen Chicago. Und ich finde, das ist doch eigentlich eine gute Überleitung zu einem Team, was ich mit den Detroit Pistons, die Chicago mit, was habe ich vorhin gesagt, 0,01% in der Win Percentage im Nacken sitzen. Mein persönliches Lieblingsteam momentan aus dem einfachen Grund, weil, wie ich es ja schon ein paar Mal gesagt habe, ich mag es natürlich auch, wenn ich Steph Curry beim Werfen sehe. Aber was ich noch viel mehr mag, ist halt gute Big Man. Und bei Detroit spielt, da können 1000 Menschen Bogey sagen, bei Detroit spielt der Beste. Ja. Mit Andre Drummond. Ja, wer average denn sonst bitte 15 Rebounds pro Spiel? Dazu ist er mittlerweile noch ein extrem guter Defender geworden, nicht nur 1,4 Blocks, wobei das ein bisschen täuscht, aus dem einfachen Grund, weil er, wie gesagt, seine Defense eben nicht nur auf Blocks beschränkt, sondern tatsächlich im Gegensatz zu DeAndre Jordan und Hassan Whiteside in der Lage ist, jemanden zu stoppen, bevor er wirft, beziehungsweise ihn in so eine beschissene Wurfsituation zu bringen, dass er gar nicht blocken muss. Dazu ist er noch ein sehr mobiler Defender. 1,6 Steals sprechen da Bände für einen Center, bitte sehr, ja, für einen Center 1,6 Steals pro Spiel, also alle Achtung. Dazu ist das Team halt, das ist so ein Team, wo du sagst, dem gehört die Zukunft. Jo. Andre Drummond 22, Tobias Harris 23, Reggie Jackson 25, Kentavious Caldwell-Pope 22, Marcus Morris 26, Stanley Johnson da, wo ich immer sage, der Zwillingsbruder von Ralfs Freund Justice Winslow. Ja. 19, ja, Brandon Jennings, den sie jetzt noch als Backup-Point Guard gekriegt haben, 26. Also dazu hast du halt auch noch potenziell gute Leute wie Spencer Dinwiddie hinten noch dranhängen, der auch erst 22 ist. Dazu noch ein paar brauchbare ältere Spieler mit zum Beispiel Ersan Ilyasova mit 28. Das ist ein, und da kommen wir zu dem Punkt für mich. Das ist ein Team, das für die Playoffs gebaut ist. Das ist ein Team, das durch die Bank weg eine gute Rotation hat. Viele Spieler, die auf vielen Positionen einsetzbar sind. Kentavious Caldwell-Pope kann in der Small Ball Lineup ein Power Forward machen, wenn es sein muss, kann aber auch einen Shooting Guard spielen. Marcus Morris kann Power Forward, Small Forward und, wenn es sein muss, einen großen Shooting Guard spielen. Ersan Ilyasova kann einen mobilen und Dreier werfenden Center spielen. Stanley Johnson kann von Shooting Guard bis Power Forward alles spielen. Reggie Jackson kann zur Not auch mal auf Shooting Guard spielen, tut aber aufgrund der Größe. Tobias Harris kann auch Small Forward oder Power Forward spielen. Der Einzige, der da quasi prädestiniert ist, ein Center zu spielen, ist Andre Drummond. Deswegen auch Stan Van Gundys mehr oder minder patentierte One-In-Four-Out-Offensive oder Four-Out-One-In, wie auch immer man das nennen will. Drummond im Post und der Rest spielt außen um ihn rum. Und das ist das Nächste. Das ist ein Team mit einer Identität. Das ist ein Team, ein defensiv starkes Team. Nicht umsonst hat man Tobias Harris noch geholt. Reggie Jackson, defensiv starker Point Guard, der Leute auch beschäftigen kann. Stanley Johnson, sehr stark in der Defensive. Marcus Morris, Kentavious Caldwell-Pope, alles gute Leute in der Defensive, die da nicht immer die riesen Nummern mit 20 Steals haben müssen, sondern die in der Lage sind, Spieler so zu positionieren und so abzudrängen, dass du gar nichts machen musst und die müssen einen schlechten Wurf nehmen. Das Team hat eine Identität, das Team ist jung und wie gesagt, wie Ralf das schon sagt, nicht nur wegen dem Matchup, schlichtweg, weil ich die Konstruktion des Teams gut finde, weil die eine Identität haben, weil die zusammenpassen, würde ich mir wünschen, die in den Playoffs zu sehen, weil das ist für mich wieder so ein Team wie Boston letztes Jahr, wo ich sage, wenn die reinkommen, das könnte denen in der Saison drauf einen ganz, ganz wichtigen Push geben in ihrer persönlichen Entwicklung, gerade zum Beispiel Tobias Harris, für den es die ersten Playoffs wären. Reggie Jackson hat sie ja bei OKC schon mal mitgemacht, aber da war er ja nur quasi der Pausenclown, während er hier der Franchise-Spieler wäre. Für Drummond wäre es ganz wichtig, für Kentavious Caldwell-Pope ebenso. Also es sind alles Spieler, wo ich sage, die würden davon immens profitieren, in die Playoffs zu kommen und das mal mitzumachen. Selbst wenn sie in der ersten Runde rausgehen, vollkommen interessant. Man hat es ja bei Boston gesehen, was das für ein Reifeprozess ist, weil ich potenziell, genau wie Boston, Detroit in den nächsten 5-6 Jahren wirklich mit dem Kernkader oder vielleicht noch länger wirklich im Top-Bereich spielen sehe in den Eastern Playoffs. Das wäre für mich so ein ganz wichtig, dass sie da reinkommen. Und das wäre für mich ein Team, genau wie eins, das wir danach noch angucken im Osten, wo ich sage, das ist endlich ein Team, was den Osten mal wieder interessant machen könnte. Detroit, genau wie eben, wie gesagt, Boston, wo du eben nicht nur Chicago und Cleveland hast oder Chicago, Cleveland und Toronto, wo du endlich mal 5-6 Teams hast, wo du sagst, die hätten sogar eine Chance gegen den Westen, wenn sie entsprechend reifen. Weil es gibt kein Team, das im Westen so gebaut ist wie Detroit. Das ist ein Oldschool-Team mit einem dominanten Center und darum 4, 5, 6, 7 Leute, die werfen können und die dich beschäftigen können und die ihm Weg freiräumen können dadurch. Und das ist, und genau deswegen schließe ich mich da Ralf an, werden wir uns dann aber nachher im Bracket nochmal angucken. Das ist so ein Team, wo ich sage, boah, wenn die in die Playoffs kommen, die könnten mit ein bisschen Glück Nummer 1 oder 2 Seed wegkloppen. Weil das ist, die sind physisch so dominant, wenn die spielen. Das ist eine ganz andere Klasse. Also eine ganz andere Klasse. Also ich brauche eigentlich nur noch ein paar Fakten zusammenfassen. Wir haben eine Starting Five im Durchschnitt 24 Jahre. Die ersten 6 in der Rotation legen fast 80 Punkte im Schnitt auf. Das ist einfach, das sind zwei Fakten, wo ich einfach sage, wow. Weil das ist einfach, so baut man Teams irgendwo auf. Beziehungsweise das ist das Resultat, wenn man es vernünftig macht. Und den Rest brauche ich jetzt eigentlich gar nicht groß wiederholen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was auch schon Christoph irgendwo gesagt hat, wenn man irgendwo ein Team, auch wenn sie gerade noch nicht in den Playoffs drin sind, wo man sagt, Leute, Geheimtipp, auch wenn sie, wie gesagt, momentan nicht drin sind, wenn wirklich alles stimmt, könnte das wirklich Detroit irgendwo sein, weil sie halt zum einen, sie können variabel reagieren, sie können dich entweder im Post fertig machen, wo LeBrons Cavs Probleme kriegen könnten, also ich meine, wer soll denn wirklich groß am Ende Drummond unter dem Korb stoppen? Love? Moskow? Thompson? Weiß nicht. Mit wem außer mit Thompson soll sich Rebounds zu liefern? Und Thompson fehlt da einfach irgendwo das Körperliche. Zumal da jetzt auch muss, dann dazu hat Detroit ja noch einen mit Tobias Harris, der genauso groß ist wie Thompson, aber einen ganzen Zacken schneller. Ja. Und mindestens genauso athletisch. Also Kyrie ist auch nicht gerade der begnadeste Defender, also würde da Reggie Jackson, ja, ich will nicht sagen, seinen Spaß haben, aber es ein bisschen einfacher haben. Aber das ist halt so das, was mir so ein bisschen bei Cleveland immer fehlt. Gerade wenn ich mir die Starting Five angucke, wo jeder halt ein Double Digits ist. Da ist nicht so, dass welche herausstechen und der Rest dann so, ja, wir sind mal froh, wenn wir mal im Spiel, wo wir starten, 10 Punkte machen. Nee, die liegen alle bei 13 aufwärts. Die Starter, also ich rede jetzt nur von den Startern. Und dann hast du halt wirklich noch einen Sixth Man, der auch im Durchschnitt Double Digits averaged. Und auf die anderen Stats brauchen wir jetzt nicht groß weiter eingehen, aber da sind dann noch 3 über 5 Rebounds im Schnitt unter den Top 6. Und dann sind auch noch mal in der Rotation 2 mit über 4. Also das ist einfach wunderbar breit gemacht. Und hier ist halt der Unterschied. Das sehe ich halt die Möglichkeiten gerade bei Drummond, aber auch bei einem Jackson und vielleicht sogar bei einem Harris, die können es rausreißen, wenn es um was geht. Die können dir mal 20 Punkte reinknallen, wenn du die brauchst, oder 25. Ja. Und das sind nicht immer nur dieselben. Also selbst in Kentavious Caldwell-Pope und Marcus Morris sind mal in der Lage, dir mal so ein Spiel zu machen. Vielleicht nicht immer, aber oft genug und gerade in so einer kurzen Zeit wie die Playoffs, wenn die in Fahrt kommen, kommen die in Fahrt und die haben halt mit Stanman Gundy ein Coach, der Playoffs kennt, der Playoffs atmet und schnupft und sich wahrscheinlich dreimal am Tag durch die Nase zieht und sonst was damit macht und raucht, der kennt sich aus, der kennt Taktik und das Team ist so eingestellt, wie er das will. Man muss einfach sagen, in gewisser Sicht, wenn es da ein Gleichnis zu Pop gibt, ist Stan Van Gundy wahrscheinlich das für solche Teams wie Detroit, Teams mit einem dominanten Big Man. Das ist das, was der liebt. Gib mir einen dominanten Big Man und ich bastel dir ein Team ringsrum, wo du sagst, das ist das Team. Das ist ein richtig gutes Team. Und das hat er hier. Und deswegen denke ich, wenn die es in die Playoffs schaffen, dann könnten die richtig Musik machen. Oh ja. Das letzte Team, was wir uns im Osten angucken wollen, sind die Washington Wizards, die keiner mehr so 100% auf dem Schirm hat. Ja. Weil sie ja noch 3 Spiele in der Detroit liegen, sind Trenden aber derzeit auch in die richtige Richtung, hatten jetzt mal einen Negativlauf, haben den langsam wieder ein bisschen umgekehrt. Das Problem da ist, dass die Wizards, genau wie die Pistons auch momentan und einige andere Teams auch noch, momentan noch so ein bisschen ein Defensivproblem haben. Und bei den Wizards hast du natürlich auch das Problem, dass, ja, das ist die, ich kann es nicht anders sagen, mörderisch damit anscheißt, dass Bradley Beal ständig wieder irgendwelche Ermüdungsbrüche kriegt und dergleichen mehr. Es ist halt wirklich, dazu fällt Otto Porter immer mal wieder wegen kleineren Wehwehchen aus. Es ist halt wirklich schade, weil das Team an sich, wie gesagt, ist nicht schlecht. John Wall, Bradley Beal, wenn beide fit sind, und John Wall ist fit, zusätzlich hat John Wall sich dieses Jahr auch noch zu einem halbwegs brauchbaren Dreipunktschützen gemausert. Assists legt er schon seine ganze Karriere auf wie ein Blöder. Dazu starker Rebounder für einen Point Guard, guter Defender. Bradley Beal, wenn er fit ist, für den gilt im Prinzip dasselbe. Vor allen Dingen ein unheimlich guter Schütze, wahrscheinlich neben Steph Curry und Klay Thompson mit die schönste Wurfform in der Liga bei Guards. Marcin Gortat, dazu halt ein erfahrener Center, Power, je nachdem, wo man einsetzen will. Otto Porter, auch nochmal ein Junger. Das wäre auch so ein Team, wo du sagst, das ist sehr ausgeglichen besetzt vom Alter her. Also man hat ein paar Junge, man hat ein paar Mittelalter, man hat ein paar Veterans, die aber nur noch nicht gefühlt steinalt sind mit 30, 31, 29. Aber auch hier, wenn sie es schaffen, was ich nicht denke, weil wie gesagt, ich denke, dafür fehlt dann halt einfach dauerhaft der Bradley Beal. Wenn sie es schaffen, ist das aber auch wieder so ein Team, wo ich sage, die haben relativ dominante Big Men, wenn die Big Men ins Rollen kommen. Jetzt haben sie noch Markieff Morris geaddet, vielleicht kommt er auch noch ins Rollen. Dazu noch Nene und ein paar andere. Man muss es sehen, wie es sich auswirkt. JJ Hickson ist ja jetzt auch da. Spielt noch nicht viel, aber vielleicht kommt da noch was. Aber wie gesagt, wir müssen sie mal mit behandeln, weil sie theoretisch vielleicht noch einrutschen könnten. Ich glaube es nicht. Aber wenn, dann ist das auch ein Team, das, und das haben sie ja letztes Jahr gezeigt, weswegen es halt, wie gesagt, schade ist, dass sie dieses Jahr so eingebrochen sind. Letztes Jahr mit Paul Pierce zusammen. Dann ist das ein Team, was dir wehtun kann. Richtig wehtun, selbst ohne Paul Pierce. Das ist ein Team, was dir richtig, richtig wehtun kann. Und wenn sie dich schön nicht besiegen, dann brauchst du für so ein Team eben 6-7 Spiele. Das ist nicht mal so nebenher gemacht, weil das eben ein Team ist, die gehen dahin, wo es wehtut. John Wall ist jemand, der fast 5 Freiwürfe pro Spiel sich erarbeitet, der dich permanent posterisen kann, wenn er der Meinung ist, er braucht das. Dann hast du mit Marcin Gortat, der ein unheimlicher Powercenter ist, aber gleichzeitig eben auch gute Postmoves drauf hat. Otto Porter ist eine gute Mischung, ein gutes Inside-Out-Spiel, kann sowohl innen angreifen, kann aber auch von draußen mal ein paar Dinger reinhauen. Roman Sessions ist da ein guter Backup in dem Bereich. Also man muss halt gucken, wie es sich entwickelt. Es sind auch ein paar gute Leute auf der Bank. Aber wie gesagt, persönlich denke ich nicht, dass sie reinrutschen. Also bin ich ganz ehrlich, dafür sind sie mir zu weit hinten. Es ist halt, wie gesagt, schade aus meiner Sicht. Aber wenn sie reinrutschen, dann könnte es schwierig werden für denjenigen, der sie abkriegt, weil sie einfach unangenehm zu spielen. Das Team sind sehr körperlich und ziemlich beanspruchend. Und naja, die würden sich auch nicht dafür entschuldigen, wenn sie dir der halbe Starting Five verletzen würden. Insofern, wie gesagt, es ist halt schade, dass so ein wahnsinnig talentierter Point Guard wie John Wall und so ein wahnsinnig talentierter Shooting Guard wie Bradley Beal und so ein insgesamt wahnsinnig talentierter Backcourt eben jetzt wahrscheinlich nicht das zweite Mal in Folge in die Playoffs einziehen kann. Und es können halt nur 8 Teams einziehen. Ja, aber wie gesagt, wenn Bradley Beal sich nicht verletzt hätte, wenn die Entwicklung weitergegangen wäre, vielleicht auch wenn sie Paul Pierce nicht hätten ziehen lassen, sondern wenn sie den noch gebunden hätten, sehe ich das Team, das ist eben das, was mich so, wo ich denke, hoffentlich wird Beal wieder halbwegs fit, weil die Wizards, genau eben wie Detroit, genau wie Boston, das sind Teams, die mir im Osten Hoffnung machen, auch für die Zukunft, dass man sich den Osten mal wieder regelmäßig angucken kann, ohne immer Cleveland, Miami, Chicago. Es wird mir langweilig, ich bin ganz ehrlich. Ich weiß, ja, früher könnte man sagen, ja, eine gute Bulls, die Bulls. Es waren aber eben nicht nur die Bulls. Selbst im Osten gab es mal andere Teams, die da auch ein bisschen eine Rolle gespielt haben. Und ich meine, theoretisch, wenn man sich von letzter Saison die Entwicklung anguckt, auch diese Saison, es sind ja im Osten, das ist ja eben das Schlimme, Teams dabei, wo du sagst, mein Gott, wenn die den Schritt machen. Orlando mit einer unheimlich guten jungen Truppe auf Platz 11, die sind nun wirklich aus dem Rennen, genau wie Milwaukee, wo auch alle den nächsten Schritt erwartet haben nach letzten Jahren Playoffs. New York, die ein paar gute Veteranen unter Vertrag genommen haben und mit Porzingis einen unheimlich guten Pickup gemacht haben. Also das, theoretisch, wenn die Teams sich entwickeln, mir geht es nicht mal darum, dass die alle in die Playoffs kommen, aber dann hätte man wieder ein Playoff-Rennen, das interessant ist. Dann hättest du, und dann würden vielleicht auch die wir jetzt jahrelang immer wieder gesehen haben, wie gesagt, wie Miami, wie Indiana, wie Chicago, wie Cleveland endlich mal Probleme kriegen und nicht mehr quasi im Sleeper-Modus in die Playoffs, in die Playoffs rutschen. Das ist halt immer so ein bisschen das Schwierige im Osten, gerade halt, ich sag's mal, seit LeBron da ist. Das ist ja nicht erst seit gestern, das ist ja wirklich, seitdem Cleveland ihn gepickt hat, zog sich das ja wie ein roter LeBron-Faden durch den Osten. Das zeigt natürlich auch, was er für ein klassischer Spieler ist, aber es macht ja, das muss man trotzdem akzeptieren, es macht ja trotzdem den Osten irgendwie langweilig und deswegen... Wobei du eben, ja, und das ist halt der Punkt, selbst unter Jordan war der Osten sowohl in seiner Anfangszeit als auch als sie gewonnen haben, war der Osten trotzdem so besetzt, dass du sagen konntest, das waren keine Wegwerfspiele. Zur Anfangszeit gegen die Detroit Pistons, teilweise auch noch gegen die alten Boston Celtics, später dann gegen Patrick Ewing's New York Knicks, ja, gegen Reggie Miller's Indiana Pacers. Ja. Zusätzlich hast du war Boston zwar nicht die Macht dann in den 90ern, aber auch nie komplett aus dem Bild. Also die waren immer irgendwo, schwebten da immer irgendwo rum. Die Orlando Magic in der Shaq-Zeit. Miami war auch für den 90ern nicht gerade eine bequeme Truppe. Also, so, dann kurz vor der Jahrtausendwende eben die Raptors mit Vince Carter. Philly. Philly, dann die Detroit Pistons, die mit Chauncey Billups. Also, der Osten war immer so, dass du wenigstens 3-4 Teams hattest. Und in den letzten Jahren Miami, Cleveland, Miami. Sag doch einfach LeBron. Und ganz ehrlich, guter Spieler, sehr guter Spieler, vielleicht einer der größten aller Zeiten. Aber mir geht's langsam auf die Eier. Weil selbst Jordan musste sich anstrengen gegen Ewing, gegen Reggie Miller und gegen Shaq. Selbst Jordan musste sich anstrengen. Ja, und er macht das quasi im Spülgang. Die können sich mehr oder minder, wenn es ihnen danach ist, quasi 12 Spiele ausruhen, 4-0, 4-0, 4-0, und dann sind sie im NBA-Finals. Und dann wundert sich noch einer, warum die allen Ernstes, oder warum LeBron alleine allen Ernstes Golden State Paroli leisten konnte, die sonst wie viele Spiele machen mussten und auch in der Regular Season schon die härteren Spiele, weil sie häufiger gegen die Top-Teams gespielt haben, hatten. Weil wenn wir mal ehrlich sind, gucken wir uns mal die letzten Jahre an. Ich glaube, selbst mit LeBron in Miami oder jetzt LeBron in Cleveland, wenn wir ehrlich sind und wenn es mit rechten Dingen zugegangen wären und es nicht Eastern und Western Conference geben hätte, das NBA-Finale der letzten 4-5 Jahre wären immer 2 Western-Teams gewesen. Miami wäre wahrscheinlich nicht einmal ins Finale gekommen, selbst mit LeBron nicht und jetzt schon gar nicht. Dieses Jahr würden die Spurs und die Warriors im Finale gegeneinander stehen. Letztes Jahr hätten die Spurs und die Warriors im Finale gestanden gegeneinander, wahrscheinlich. Oder zumindest Houston und die Warriors oder Warriors und die Clippers. Aber ich glaube, damit eröffnest du eher ein Thema für einen neuen Podcast, genau, mit der Eastern-Western Conference. Jedenfalls, wie gesagt, Geschichte. Wir haben den Osten jetzt erstmal abgeschlossen. Wir gucken uns dann nochmal den Westen an. Den müssen wir, wie gesagt, nicht ganz so intensiv machen. Ja. Weil da ist nicht mehr ganz so viel offen zusätzlich. Es ist halt auch vieles klar einfach da. Ja. Wie gesagt, da gucken wir uns das dann mal an. Und dann gucken wir uns am Schluss nochmal die Brackets an. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, nächstes Segment ist dann erstmal Western Conference. Kommen wir jetzt also zum Westen. Western Conference, wie wir schon gesagt haben, ist ja relativ schnell geregelt. Ihr habt alle Steph Curry gesehen. Entsprechend braucht man, glaube ich, über Golden State nicht reden. Mal abgesehen davon, dass Golden State der verteidigende Meister ist, der muss immer geschlagen werden. Das ist immer so. Jemand muss den Meister schlagen. Dementsprechend, mit dem Rekord brauchen wir auch nicht drüber reden. 60 Siege, 6 Niederlagen, dazu einen Steph Curry und den Rest der Truppe, die, wenn es sein muss, alle mal 20 Punkte auflegen können. Draymond Green fast ein Triple-Double in jedem Spiel. Zu Hause ungeschlagen. Also absolut der Wahnsinn. Ja, zu Hause ungeschlagen. Immer noch auf bestem Kurs den Bulls-Rekord brechen zu können. Insofern klar durch. Und klar, einer der klarsten Favoriten überhaupt. San Antonio, der zweitklarste Favorit, auch zu Hause umgeschlagen, sogar noch länger als Golden State. Beide, die mittlerweile die längste Heimspielserie hingelegt, die es jemals gab. Also sie haben den Bulls-Rekord schon eingestellt und gebrochen. San Antonio, genau dasselbe, unheimlich ausgeglichen besetzt. David West als Backup, dazu halt, wie gesagt, Starting Five halt immer noch The Big Fundamentals, Tim Duncan, Kawhi Leonard in absoluter All-Star-Form, Tony Parker im 17. Frühling, Manu Ginobili kommt langsam wieder in die Gänge, Danny Green kommt langsam in die Gänge. Aldridge hat sich so schnell gefunden. Aldridge hat sich sehr schnell gefunden, das hätte, glaube ich, keiner vermutet. Nee. Also es ist wirklich genau wieder dasselbe, wo du sagst, dass in dem Team kann auch gefühlt die ersten 6-7 explodieren. Dazu hast du Marjanovic, den 27-jährigen Center, was so ein übelstes Monster ist, der aber komischerweise auch noch einen Bomben-Jumpshot hat, der jetzt Stück für Stück in der Rotation rückt und den man zur Not auch mal hinten reinstellen kann, wenn man mal ein bisschen Big spielen will. Also das ist schon alles genau wieder wie Golden State. Sehr beeindruckend, und da kann man einfach nur sagen, das sind die ganz klaren Favoriten. Dazu mit Abstand die beste Defense bei den Spurs. Also die lassen im Schnitt 92,2 Punkte zu. Ja. Und der nächste, wenn ich das jetzt richtig im Überblick habe, sind dann erst die Cavs mit 97,4 im Schnitt. Ich habe Utah übersehen, Entschuldigung, 97,1. Aber das sind trotzdem fast 5 Punkte Unterschied. Aber selbst da muss man sagen, die Spurs spielen ja immer noch ein bisschen langsamer als Golden State. Golden State lässt ein paar mehr Punkte zu, hat ja aber natürlich, wie gesagt, ein höheres Tempo. Beide sind aber alleine von der Point Difference, natürlich, das ist der blanke Wahnsinn. Die Spurs besiegen ihren Gegner mit im Schnitt 12,4 Punkten Unterschied. Und da darf man, und die Warriors mit 11 Punkten, da darf man aber beiden nicht vergessen. In der Hälfte der Zeit nehmen die im vierten Viertel komplett ihre Starter raus. Also im Schnitt könnten die weil wahrscheinlich... Weil da schon 25 Punkte führen. Im Schnitt könnten die wahrscheinlich mit Point Differential von 25 oder 30 Punkte haben. Also es ist schon beeindruckend. Ich glaube, da haben sogar die Spurs dieses Jahr einen Rekord aufgelegt mit, ich glaube, 5 oder 6 Spielen in Folge mit plus 20. Ich glaube, das war noch letztes Jahr gewesen. Das muss irgendwann so in der ersten Hälfte, ersten Viertel, das war noch früh in der Saison, da dämmert es noch ganz dunkel in meinem Hinterköpfchen. Da haben die wirklich 5-6 Spiele in Folge Blowouts hingelegt, und wir reden halt hier immer noch von den alten, und das ist jetzt nicht in Anführungsstrichen wirklich von den durchschnittsmäßig alten Spurs. Und das muss man erstmal schaffen. Ja. Nächstes Team, OKC. Ja, was willst du über OKC sagen? One-Two-Punch. Ja. Enes Kanter sitzt jetzt wieder auf der Bank. Und zwar, wie jeder halbwegs normal denkende Basketballspieler oder Basketballfan weiß, nicht weil der Coach Billy Donovan rassistisch ist, wie ihm das Hakan Şükür unterstellt hat. Falls ihr das nicht mitgekriegt habt, googelt mal Hakan Şükür, Enes Kanter. Der hat allen Ernstes Billy Donovan, dem Coach der Thunder, unterstellt, dass er rassistisch ist und Kanter deswegen auf der Bank sitzt. Nee, ich sag's nochmal ganz klar für dich, Hakan, wenn du Deutsch versprichst. Wenn nicht, ist mir auch egal. Ich sag's dir nochmal ganz klar, Enes Kanter sitzt auf der Bank, weil Enes Kanter keine Ahnung hat, wie man Defense spielt. Der ist so löchrig wie ein Sieb. Ja, der ist unheimlich talentiert in der Offensive, aber der letzte Graupenscheiß in der Defensive. Deswegen spielt Steven Adams, ja, der bringt nur ein paar Punkte, aber dafür macht er dir absolut den Post zu. Und genau das ist das, was die Thunder brauchen. Gleichzeitig muss man sagen, hier liegt natürlich auch wieder die Schwäche, was wir schon gesagt hatten. Ibaka, eher durchschnittliche Saison, wieder in Rebounds runter, verglichen mit was er schon mal hatte, auch in den Blocks ein bisschen abgekackt. Auch seine Field-Goal-Quoten sind wieder runter von seinen Top-Werten. 12,7 Punkte, auch da hat sich seit Jahren nicht viel entwickelt, aber gut, so viele Touches kriegt er auch nicht, das muss man dazu sagen. Gleichzeitig Kevin Durant und Russell Westbrook zusammen ja schon 52 Punkte, aber da liegt eben auch der Hund begraben. Ja, die beiden sind super, aber die beiden gewinnen ja keine Playoffs alleine. Das funktioniert so einfach nicht. Es kommt zu wenig von der Gesamtmannschaft. Wie gesagt, die Thunder werden ihren dritten Platz definitiv behaupten. Ich sehe da jetzt nicht wirklich, dass die noch so viele Spiele abgeben, auch wenn sie momentan einen Negativtrend haben, dass die Clippers danach kommen, alleine weil die Clippers sich derzeit auch nicht mit Ruhm bekleckern. Aber die Thunder sind vergleichsweise auch ein relativ beschissenes Defensivteam. Also ich sehe da jetzt auch noch nicht wirklich viel, aber wie gesagt, wir kommen ja dann auf die Brackets zu sprechen. Also OKC brauche ich jetzt nicht wirklich viel hinzufügen. Nimmst du den 1-2, du hast den 1-2-Punch, du musst gucken, dass du defensiv sagst, okay, einen von beiden nimmst du raus, dann lässt du halt den anderen machen. Das hat Cleveland letztes Jahr im Ligaspiel super gezeigt. Durant hatte richtig Probleme gehabt, Westbrook konnte machen, was sie wollten, aber trotzdem war im gesamten Spiel hinweg nie irgendwie in einem Moment da gewesen, dass hätte OKC Cleveland nochmal gefährlich rankommen können. Und das wird wieder das Problem bleiben. Ich meine, OKC ist trotz dieser beiden super talentierten Spieler nicht umsonst, ich nehme jetzt mal das letzte Jahr raus, weil Durant war verletzt, aber die anderen Jahre bis auf 2012 nicht mehr im Finale gewesen, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Da hat immer das entscheidende Etwas auch zum Finale gefehlt. Und das wird dieses Jahr so bleiben. Sie sind zu Recht Platz 3 im Westen, weil man natürlich da mal im Gegenzug, sage ich mal, schön Siege auch sammeln konnte im Osten. Einige Teams auch im Westen, bis auf die beiden, die über denen stehen, sich auch nicht gerade die Saison über mit Ruhm bekleckern, über Portland, auf die wir noch zu sprechen kommen, nehmen wir jetzt mal trotzdem raus. Aber sie stehen doch zu Recht auf Platz 3, aber das war's dann auch. Sie werden in den Playoffs gut mitreden können, aber das Finale gehört den Spurs und den Warriors. So, dann kommen wir zu den Clippers, beziehungsweise, wie man sie ja neuerdings nennt, den Knockout Clippers, weil Blake Griffin der Meinung war, muss man ein paar Leute verdreschen. Und dann sogar Trade Rumors rumflogen, dass Griffin vielleicht zu Boston geht oder zu Orlando. Also so richtig scheint da ein bisschen der Wurm begraben zu sein. Dazu kommt halt DeAndre Jordan wieder eine gute Saison. Auf der anderen Seite wieder offensiv quasi so gut wie nicht existent. Und da sind wir dann schon beim nächsten Hund. JJ Redick ist nach Chris Paul und Blake Griffin der beste Scorer. Danach kommen nochmal ein paar Double-Digit-Spieler, aber die sind, und das sieht man auch an ihren Field-Goal-Quoten, eher nicht wirklich die, auf die ich mich jetzt hundertprozentig verlassen will. Die Bank selber ist eher dürftig besetzt mit Austin Rivers, Wesley Johnson, Paul Pierce, Jeff Green, das ist so, wo du sagst, naja, schauen wir mal. Dazu ist das Team so und so am Scheidepunkt. Wir haben es ja schon mal besprochen im letzten Podcast. Altralala, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die sich noch großartig bewegen. Persönlich glaube ich aber auch nicht, dass sie in den Playoffs eine Riesenchance, eine Riesenrolle spielen. Chris Paul, Charles Barkley sagt es immer wieder, ist der best leader in the NBA. Und das ist er auch, ganz klar. Das Problem ist bloß, so richtig hat man nicht das Gefühl, dass sich die Chemie im Team so entwickelt hat, wie man das gehofft hat. Ich meine, Griffin ist mittlerweile 4 Jahre dort und hat seine Fortschritte gemacht, spielt einen ordentlichen Basketball, hat sich insgesamt verbessert. Hat einen Wurf entwickelt. Nimmt jetzt auch ab und zu mal einen Dreier oder zumindest lange Zweier. Aber ich kann den Finger nicht drauflegen, aber so richtig passt das immer noch nicht zusammen. Das hat man ja das letzte Mal schon besprochen hinsichtlich der Trades. Deswegen müssen wir da jetzt nicht wahnsinnig drauf eingehen. Persönlich denke ich einfach, auch das ist so ein Team, wo ich sage, ja, die werden ihren vierten Platz behalten, aber ja, spätestens im Halbfinale ist da Sense. Ja, sehe ich nicht unbedingt anders. Ich finde sogar noch, man muss da natürlich sogar noch schauen, auf wen sie dann am Ende erstmal treffen, was sich dann jetzt auf den Plätzen 5, 6 noch so ein bisschen tut, weil es wird natürlich auch dann relevant überhaupt, ob sie über die erste Runde hinauskommen. Einzig, was ich sage, und das ist einfach nur so ein Bauchgefühl, wenn ich im Westen jemandem wirklich noch so eine Überraschung zutraue, dann wären es wahrscheinlich eher noch die Clippers. Dass die irgendwie doch nochmal den Arsch zusammenbeißen, gerade in Bezug auf die Personale Griffin, wenn er dann wiederkommt. Ich weiß nicht genau, ich glaube, seine Sperre müsste ja langsam mal vorbei sein. Aber ja, das ist einfach nur ein Bauchgefühl. Ich kann es einfach nicht sagen, aber ich sehe halt die eher so als den Geheimtipp im Westen, als halt die anderen Teams, die hinter Golden State und den Spurs sind, aber das ist aber halt leider eine Saison, wo Golden State auf eine Supersaison nochmal einen draufgelegt hat und die Spurs in ihrem, ach, ich weiß nicht, wie viel Frühling spielen, die werden wahrscheinlich nie alt. Ich glaube, Pop und Duncan spielen auch noch mit 100. Und von daher, sorry Leute, aber Geheimtipp schön und gut, ihr seid nur zur falschen Zeit im Westen. Naja, ich weiß nicht, ob ich mich dem Geheimtipp anschließen würde. Musst du auch nicht. Geheimtipp ist ja eher eine Mannschaft für mich, wo ich sage, die hat keiner auf dem Radar. Die Clippers hat man seit 3 Jahren auf dem Radar. Ja, insofern. Für mich ist aber momentan vielleicht eine Außenseiterwette. Ja, oder so. Geheimtipp ist für mich ja, ein Team, was nachher noch kommt. Weil für mich ist das halt eher sowas, wo man immer hofft, dass die endlich mal die Erwartungen und vor allem das Potenzial, was sie haben, erfüllen. Und deswegen ist es eher vielleicht eher ein Traum oder ein Wunschteam, wo du denkst, wenn da alles läuft, wenn da die Chemie stimmt, wenn da alles passt, wenn alles läuft, wenn die von der Bank kommen, genau das leisten, was sie leisten sollen oder müssen. Das sind sehr viele Wenns, ich weiß. Dann reden wir über ein Team, was potenziell in die Finals kommen kann, also erstmal in die Conference Finals und dort sicherlich unangenehm zu spielen sein wird. Aber wie Ralf schon gesagt hat, das sind hätte, wenn der Hund nicht scheißen müsste, hätte er einen Hasen gefangen und sowas. Das sind wir bei denen und genau deswegen. Vielleicht auch 2 Jahre zu spät, wenn man sich gerade halt die anderen beiden Teams anguckt. Ja, und genau deswegen ist das so für mich der Punkt, das sind mir zu viele Wenns und Abers und hätte und könnte. Ist richtig. Es ist vielleicht einfach nur ein Wunschtraum, dass man wieder im Staples Center mal wieder eine Meisterschaft gefeiert wird. Vielleicht, aber willst du eigentlich wirklich als Lakers, nein, als quasi Lakers-Anhänger, dass gerade die Meisterschaft heimholen? Aber du siehst, wie sehr die Verzweiflung ist in Bezug auf die Harmonie zu der Stadt. Wahrscheinlich, ja. Also Wahnsinn. Ralf. Naja, dann kommen wir mal zum nächsten Team, was im Prinzip das Äquivalent von den Hornets im Osten ist, denn auch bei Memphis hat man eigentlich gedacht, oho, Gasol weg oder beziehungsweise ausgefallen, das war's. Ja. Und auch die haben uns Lügen gestraft. Und das sogar noch mit einem deutlich älteren Kader. Ja, definitiv. Dazu kommt halt, also ich meine, man muss natürlich fair sein, Gasol ist ja nicht nach dem Motto, der ist wie Al Jefferson oder wie manch anderer nach 10 Spielen ausgefallen. Er hat ja wenigstens über der Hälfte der Saison gespielt. Aber trotzdem muss man sagen, die letzten 15 Spiele mussten sie schon auf ihn verzichten und die nächsten 20 auch noch. Und auch die Postseason wird ohne ihn stattfinden. Echt schade. Aber auch da sind wir wieder bei einem Team, fast ähnlich wie bei Detroit. Erstens, Identität ist da. Zweitens, alle buyen oder kaufen und nehmen diese Identität ab. Drittens, ausgeglichenes Scoring. Also wenn ich jetzt gucke, vom 8th Man, 9th Man quasi an, also vom 9. oder gar teilweise noch vom 10., 11. in der Rotation, wenn ich jetzt mal Marc Gasol beispielsweise rausnehme, haben wir 10 Spieler, die um die Double Digits im Scoring hinlegen. Da haben wir Mike Conley, Zach Randolph, Courtney Lee, aber der ist jetzt getradet worden. Insofern, der ist da natürlich nicht mehr da. Jeff Green ist, oder ist Courtney Lee gekommen? Ne, der ist gekommen, so rum war es, glaube ich. Jeff Green ist weg. Jeff Green ist weg, aber im Prinzip muss man sagen, es sind ja noch genug andere da. Lance Stephenson ist dazugekommen. Macht sich bis jetzt gut. Könnte da auch noch ein bisschen mehr machen. Chalmers war ein sehr guter Pickup von Miami, hätte niemand erwartet, dass er sich so rausputzt. Aber im Prinzip muss man sagen, du hast 8 Spieler, die in den Bereich der Double Digits hinlegen und in den Spitzen hast du, selbst wenn du Gasol rausnimmst, immer noch 2 bzw. 3 Spieler, die 14, 15 Punkte hinlegen, die also das Potenzial haben, auch mal in die 20 ranzukommen, gleich 3 Stück. Und genau das ist das Geheimnis trotz des veralteten Spielstils der Grizzlies. Die sind sehr ausgeglichen besetzt. Jeder weiß, was er dort zu tun hat. Selbst in Vince Carter, der dort immer noch spielt, lustigerweise. 39. Weiß, was er dort zu tun hat. Und Chris Anderson weiß, was er dort zu tun hat. Jeder, das ist eigentlich das Geheimnis. Jeder in dem Team weiß, wie wollen wir spielen und stellt seine persönlichen Ambitionen und wie man es auch nimmt, zurück. Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil, wie Ralf das schon sagt, altes Team, eines alten Teams mit sehr vielen Veteranen, die sehr viel gesehen haben. Ich sag nur, Matt Barnes galt in bei den Clippers als absolutes Enfant terrible. Als einer, der total gegen die Teamchemie war, der immer ein bisschen problematisch war. Du hörst kein Wort von Matt Barnes und über Matt Barnes seit der beiden Grizzlies. Nicht eins. Auch Lance Stephenson gilt als absolutes Enfant terrible. Auch der erst 12 Spiele dort, aber auch von dem hast du kein böses Wort gehört, seit er da ist. Und scheint sich auch, wie man seinen Nummern sieht, relativ gut einzufügen. Und so geht das weiter. Du hast sehr viele Veteranen, nicht nur Gasol, du hast ja auch Conley, der mit 28 auch schon 6-7 Jahre dabei ist. Zach Randolph mit 34, vorher Courtney Lee und Jeff Green mit 30, 29, Matt Barnes ist 35, Tony Allen ist 34, der Grindmaster, Mario Chalmers ist 29, dann geht's weiter eben mit Chris Anderson, der 37 ist, wie Ralf schon gesagt hat, Vince Carter mit 39, einen Beno Udrich mit 33. Das ist einfach ein altes Team, entsprechend ist Chemie da gar kein Problem. Weil für die geht es ums Gewinnen, für die geht es darum, guten Basketball zu spielen und dass das Team erfolgreich spielt. Das ist, steht ein Hauptpunkt und die sind ein Punkt wo in ihrer Karriere, wo die sagen, hier geht es um den Ring, potenziell, wahrscheinlich bilden sie sich dieses Jahr nichts drauf ein und ich denke auch, da haben sie recht, aber potenziell geht es um den Ring und genau das macht das Team so gefährlich, dass du jeden dort reinwerfen kannst, jeder kann dir wehtun, auch ein Vince Carter kann noch mal einen Throwback Vince Carter Tag haben, dich mal posterisen, wie Kevin Garnett das beispielsweise bei den Timberwolves ja auch schon vorgemacht hat und dir 15, 20 Punkte einschenken, wenn es mal richtig gut läuft. Also das ist halt, wie gesagt, das macht das Team so wahnsinnig gefährlich und unangenehm. Ich glaube, jeder hat gehofft im Westen, oh, Gasol ist verletzt, lass die Grizzlies rausfliegen, lass die rausfliegen, damit wir uns nicht mit denen in der ersten Runde rumschicken. Weil es ist eklig, gegen die Grizzlies zu spielen. War es schon immer. Und das wird es auch noch bleiben. Und dafür liebe ich sie. Ja, die bauen langsam um, aber es wird immer bleiben und es wird höchstwahrscheinlich ein Best-of-Seven-Game werden. Ja, also es wird kein Spiel gehen, was über keine Runde werden, die über 4 Spiele geht, wenn sich nicht noch einer verletzt. Dazu kommt, dass Conley eben auch ein sehr starker Teamführer ist, dazu noch ein unheimlich guter Defender, was auf Point Guard immer wichtig ist, ist wie gesagt, das Team ist einfach wahnsinnig ausgeglichen. Die haben eine Rotation, die teilweise 10, 11, 12 Spieler involviert, was sehr selten ist und genau das macht die so gefährlich und genau das macht die Grizzlies so unangenehm und deswegen ist das zum Beispiel so ein Team, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht so einem Team wie den Clippers wehtun. Und wie gesagt, naja, aber auf der anderen Seite, ich hatte recht, Courtney Lee ist nicht mehr da, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Tut mir leid, wenn ich da Leute verwirrt habe. Jeff Green definitiv nicht, hatten wir ja besprochen. Der Courtney Lee Trade war einer der Trades, in denen, soweit ich weiß, ist das der Trade, in den auch Chris Anderson mit verstrickt war. Über 3 Kanäle haben wir nicht auf dem Schirm, weil Courtney Lee nicht so wahnsinnig interessant war und Chris Anderson auch nicht. Nur damit ihr es nochmal wisst. Insofern sieht da die Rotation halt jetzt aus, wie ich sie vorhin gesagt habe. Conley, Randolph, Barnes, McCollum und Stevenson, Tony Allen, Mario Chalmers, PJ Harrison und andere. Also wie gesagt, trotzdem nach wie vor ein sehr ausgeglichenes Team. Was nur nicht passieren sollte, wäre nochmal so ein Ausrutscher wie am Montag gegen Houston mit dem 81-130. Also das war natürlich wirklich mal so ein Ding, wo man... Wobei, Golden State hat die ja ähnlich abgeschlachtet, klar, am Anfang der Saison. Ja gut, das stimmt. Mit, was waren es, fast 45 Punkten? Auch so, ja. Also man sieht, dass auch die guten alten Grindmaster in Memphis irgendwo an ihre Grenzen kommen. Und deswegen ist es halt ein bisschen schade, sie hatten... Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war. Das war auch das Jahr, wo das deutsche Champions-League-Finale war. Da waren sie auch im Conference-Finale gewesen und das wäre vielleicht der einzig richtige Moment gewesen, wo hätte Memphis Titelchancen gehabt. Ich denke mal, jetzt geht's Jahr für Jahr runter, vielleicht kommt nächstes Jahr der richtige Einbruch mit einer Art Tanking, weiß man jetzt natürlich noch nicht, aber man hofft, dass die Philosophie bleibt und sie sich ein neues Team zusammenstellen, nach und nach, dass einfach weiterhin das gute alte Grind and Grind in der NBA vertreten bleibt, sonst bin ich ein bisschen traurig. Ja, das stimmt. Das wäre, ich meine, es ist nicht immer schön anzusehen, aber wie gesagt, das ist, ist, da ist so viel fundamentaler Oldschool-Basketball ja. dabei, aber eben so viele Fundamentals, die bei vielen Teams dann schnell verloren gehen. Eben Big Men, die ein Postgame haben, eben Big Men, die einen Turnaround-Jumper haben, die einen Fader haben, die quasi alle Tools haben, die eben nicht nur entweder danken können wie The Blöden, wie DeAndre Jordan oder halt quasi nur Stretch Bigs oder Stretch Fours sind, sondern die halt wirklich noch ein richtiges Postgame haben. Spieler, die alle defensiv unheimlich mitarbeiten, was man halt auch bei vielen nicht sieht. Ja, dafür muss man dann halt Tony Allen ertragen, der nicht verteidigt wird, weil er im Prinzip außerhalb von vielleicht einem Meter vom Korb weg kein Jumpshooter hat. Aber wie gesagt, das ist dann der Preis, den man zahlt. Dafür sieht Grit and Grind aber auch mal ganz nett aus, wenn Marc Gasol und Zach Randolph, also Sibo, so richtig schön unterm Korb aufmischen. Insofern, nächstes Team ist Portland. Und Portland ist, ist so ein Team. Die Wundertüte des Jahres. Naja, Wundertüte, naja, in dem also Sinne, die Überraschung. Das ist das, ein Überraschungsteam. Ja, nicht Wundertüte. Und das ist für mich ein Geheimteam, Geheimtipp, aus dem einfachen Grund, weil die hat keiner auf dem Radar. Das ist so ein Team, die sind so gegattet worden vor der Saison. Also da ist ja quasi, außer Lillard und CJ McCollum, ist ja quasi alles verscheuert und getradet. Nicht nur quasi, also Starting Five, ja, war alles. Robin Lopez, Nicholas Batum, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Die Aldridge. Aldridge, ja, definitiv, das wäre schön, aber das sind die, die wirklich so auch jahrelang die Identität des Clubs ausgemacht haben. Und trotzdem hat sich Portland unter der Leadership von Damian Lillard, der, und das habe ich mich ja schon mal drüber aufgeregt, dass der kein keine All-Star-Nominierung gekriegt hat, das geht mir ziemlich auf der Eier. In jedem Fall, und dazu natürlich das Scoring von CJ McCollum. Also man muss ganz einfach sagen, das hätte keine Sau erwartet, vor allem, weil das eben auch so ein Team ist, was noch wahnsinnig jung ist. Also wenn man sich die Starting Six, beziehungsweise Starting Five plus Sixth Man anguckt, da ist kein Spieler über 25. Ja, Myers Leonard ist 23, der sich jetzt vor Ed Davis geschoben hat in der Rotation. Mason Plumlee, den sie von Nets geholt haben, ist 25. Alan Crabb ist 23. Al-Farouq Aminu, den vielleicht einige noch unter anderem von Dallas Mavericks kennen, ist 25. CJ McCollum ist 24 und hatte jetzt eine wirkliche Breakout-Saison dieses Jahr. Ed Davis, den sie von Lakers, wie soll der Lakers den haben gehen lassen, frage ich mich bis heute. Aber gut, das ist wirklich dazu noch Mo Harkless, der auch eine sehr gute Saison hinlegt, und Noah Vonleh, der langsam sich entwickelt, aber der eben mal die Chance kriegt, auch mal ein paar Minuten zu spielen, im Gegensatz zu Charlotte, der potenziell was drauf hat. Es ist ein sehr junges Team und genau deswegen ist das so eine Überraschung gewesen, weil keiner damit gerechnet hat, dass ein Team, das quasi komplett auseinandergenommen wurde und neu zusammengesetzt wurde, plötzlich wieder läuft wie so ein schwarzer Uhrwerk. Und das ist einfach so. Die spielen sicherlich über ihren Möglichkeiten. Deswegen werden wir gleich nochmal auf die Brackets zu sprechen kommen. Wir da sicherlich eher ein bisschen kritischer sind. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein spannendes Team, ein gutes Team. Sehr entertaining und auch wieder sehr variabel besetzt. Plumlee und Al-Farouq Aminu sind Spieler, die Big spielen können, die aber auch eine Small-Lineup zur Not machen können, die ein gutes Postgame haben. Dazu mit Lillard und McCollum und Alan Crabb ein paar wirklich ordentliche Shooter im Team. Mit Myers Leonard einen Big, der auch mal noch einen Dreier nehmen kann. Also, wie gesagt, es ist alles da für alle möglichen Varianten. Dazu hast du mit Lillard natürlich einen absoluten Teamleader und Franchise-Player, der explodieren kann und der eben mit McCollum einen Counterpart hat. Das Einzige, was da eben quasi fast genau eine Kopie von Thunder ist, ja, außer die bessere Defense, ist ganz einfach, du hast halt einen One-Two-Punch und ist dummerweise auch noch der Backcourt. Nicht mal ein Frontcourt und ein Backcourt-Spieler, wie das bei den Thunder ist. Insofern ist das halt, denke ich mal, zumal hier der Abstand, sage ich dann mal, zu dem danach ist, noch extremer ist. Also ich bin momentan nur, wenn ich mir jetzt nur alleine die Stats bei den Punkten angucke pro Spiel, muss ich, ohne da den Trailblazer zu nahe zu treten, mich echt fragen, wie die da auf Platz 6 sein können, weil die beiden, der One-Two-Punch, McCallum und Lillard, machen zusammen 45 Punkte im Schnitt, oder ich habe mal bitte abgerundet. Und ja, der Rest, es ist halt schön verteilt, sagen wir mal so, aber dann hast du ja wirklich nur noch Crabble mit 10,4 und das war's dann in Double Digits. Also da müsste man sich echt mal die einzelnen Spiele erstmal angucken. Aber das wollen wir jetzt nicht. Aber es halt, daran merkt ja aber halt, oder daran merkt man halt auch, es ist echt faszinierend eigentlich. Eigentlich schon, ja. Zwei machen im Schnitt 20 Punkte, der Rest kräppelt um die 10, so kratzt an den 10. Wahrscheinlich mit ein paar mit vielen Ausreißerspielen nach oben. Und das war's dann. Und trotzdem sind die auf Platz 6 und das trotzdem irgendwo zurecht, weil die echt eine gute Saison spielen. Ja. Wow. Definitiv. Dasselbe kann man natürlich nicht über die Houston Rockets sagen. Ich glaube, Platz 7. Über die müssen wir auch nicht herrlich so wahnsinnig viel reden. Coach gefeuert, Mannschaft für den Arsch. Wie gesagt, auch da das Problem. Harden macht alles, der wird auch wieder in der MVP-Konversation sein, obwohl das Team für den Arsch ist. Der wird wieder wahrscheinlich wieder First oder Second All-NBA werden, obwohl das Team für den Arsch ist und er dafür verantwortlich ist. Ich rede mir da ständig im Mund fusselig. Ich will dem jetzt auch nicht zum nahe treten, der ist aber menschlich einfach ein Stück Scheiße, das muss man mal ganz klar so sagen. Und da kann er mich ja gerne verklagen, in Deutschland kannst du da keinen für verklagen, weil er nicht deutscher Staatsbürger ist, insofern kann ich das sagen. Ich sage es so gerne nochmal, er ist ein menschlich ein Stück Scheiße und da kann man jeden fragen, der es hören, der schon mal mit ihm zu tun hatte. Da kannst du Leute in Oklahoma fragen, da kannst du Dwight Howard fragen, den er seit Dwight Howard in Houston ist, versucht zu traden. Muss man sich mal geben. James Harden sagt, trade den einen anderen, der vielleicht noch was auf der Kirsche hat hier in dem Club. Kriegt seinen eigenen Coach gefeuert, dass er letztes Jahr eine Conference Finals geführt hat und selber ein Hall of Famer ist, also weiß, wovon er redet. Es spottet jeder Beschreibung und genau das ist der Punkt, warum, wenn wir uns auch mal die Standings angucken, ist ja noch gar nicht sicher, ob die Rockets überhaupt drinnen bleiben. Es kann auch mal gut sein. Jetzt haben sie dazu wieder einen kleinen Aufwärtstrend, aber die sind weder zu Hause noch und auswärts schon gar nicht sonderlich spektakulär. Insofern, da muss man ganz einfach mal sagen, die könnten genauso gut noch rausfliegen. Ich hoffe es, Ralf wahrscheinlich auch. Ich will dazu wirklich nicht viel sagen, außer James, geh in die Küche, koch deinen Kuchen oder was immer du da immer andeutest und fang irgendwann mal an, wirklich mal ein bisschen mehr über den Sport nachzudenken, was, ob es Sinn macht, mit 28,6 Punkten alles alleine zu machen und trotzdem nichts zu reißen oder fast 5 Turnovers pro Spiel. Das kommt noch dazu und das auch noch bei, oh Mann, wenn ich das gerade mal sehe, ich meckere immer über Moody, ja, und wir haben in den James Harden einen angeblichen MVP, der auch bei 7 Assists fast 5 Turnovers macht, was in die Quote von Moody bei dieser Turnover-to-Assist-Ratio fast rankommt. Wenn nicht sogar noch fast krasser ist. Ich bin jetzt gerade zu faul, das runterzubrechen. Abgesehen davon ist Ralf auch relativ sprachlos darüber. Ja, ich sehe das. Ich glaube, das ist jeder. Wer allen Ernstes mit 4,5 Assists Turnovers pro Spiel überhaupt in der Konversation dafür ist, in den All-NBA-Team zu kommen, oder vielleicht sogar wieder in die MVP-Konversation zu kommen. Das tut mir leid. Oder kannst du sonst was für eine Usage-Rating haben? Oder sonst was für eine Player-Efficiency-Rating? Wobei seins aufgrund der Turnovers natürlich eher nicht so prall ist. Aber ich nehme alles, was ich jemals über Moody negativ gesagt habe, zurück. Wenn sogar ein angeblicher MVP-Anwärter, der letztes Jahr von den Spielern zum MVP gewählt wurde, warum auch immer, wahrscheinlich ist er den privat auf den Sack gegangen oder so, ich weiß es nicht. Aber nee, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass ein James Harden eine fast schlimmere Ratio hat als etablierter Spieler und nicht einfach als jemand, ich war mal ein bisschen in China und spiele jetzt mal NBA. Lieber Moody, ja, ich nehme alles zurück, was ich da gesagt habe. Definitiv, wie gesagt, und mal abgesehen davon, es kommt auch nicht viel danach, wenn man sich das Team anguckt. Marcus Thornton ist gecuttet worden. Wen haben sie sonst noch? Terrence Jones, Clint Capella sind wahrscheinlich die einzigen Lichtblicke, weil das zwei junge Bigs sind, die langfristig Howard beerben können. Michael Beasley muss man überhaupt mal sehen. Das ist der galt schon immer, wenn er in der NBA war, als hochexplosiv. Trevor Ariza macht, was er kann. Und Dwight Howard hat, ja gut, der scored nicht mehr so viel, aber hat trotzdem noch ein halbwegs vernünftiges Jahr. Muss man sagen, mit 15 Punkten in etwa, 12 Rebounds, 1,5 Blocks und immer noch 1,5 im Steal im Schnitt. Aber man muss ganz einfach sagen, es ist... Aber auch 2,4 Turnover. Was auch schon wieder viel zu viel ist. Aber der Punkt ist ganz einfach, dem Team fehlt Leadership. Das hat man schon mal gesagt, dem Team fehlt eigentlich alles. Und vor allen Dingen auch eine Strategie, wie die Mannschaft überhaupt zusammenpassen soll. Man hat, wie gesagt, Ty Lawson geholt und sicherlich in gewisser Sicht auch Jason Terry, um mal den Ball aus Hardens Pfoten zu kriegen, weil das mit Patrick Beverley nicht oft genug passiert ist, weil Beverley nun mal ein reiner Defensivspieler und Shooter ist. Das Ganze hat nicht wirklich funktioniert. Dementsprechend Ty Lawson wieder weg. Aber keine Ahnung, wie gesagt, ich sehe da nicht wirklich viele Lichtblicke in dem Kader, zumal die meisten Spieler, die Top-Minuten-Verteilung haben, eben auch irgendwo in einem Alter sind, wo ich sage, entweder sind sie das, was sie sind, oder nicht. Also wie gesagt, die einzigen Lichtblicke sind Terrence Jones und Clint Capella, die relativ gute Minuten kriegen. Ansonsten, wenn ich mir das angucke, Trevor Ariza ist 30, Howard ist 30, Beverly ist 27 und da wird auch nicht mehr viel werden. Ty Lawson ist weg, Corey Brewer ist 29, Marcus Thornton ist 28 und ist ja, wie gesagt, gecuttet worden. Josh Smith, der auch selber quasi gecuttet bzw. ausgekauft, dass er im Vertrag wurde, ist 30. Jason Terry ist 38, Michael Beasley, von dem man noch gar nicht weiß, ob er nicht bei der nächsten Gelegenheit explodiert, ist 27. Monty Yunus ist 25, hat aber seine Physical damals nicht bestanden, weswegen den Detroit nicht genommen hat. Also, wie gesagt, das ist so ein Team, wo ich mir sage, wenn die es nochmal in die Playoffs schaffen, mit dem Kader, den sie jetzt haben, dann spielen die dort irgendwo unter ferner Liefen. Lass uns über was Schönes reden, über den letzten Unsterblichen neben Tim Duncan. Ja, lass uns über Dallas Mavericks reden. Ja. Und vor allen Dingen lass uns darüber reden, wie Rick Carlisle schon wieder aus Scheiße Gold gemacht hat. Ja, so muss man es langsam wirklich sagen. Das ist Wahnsinn. Also, keine Ahnung. Jedes Jahr, ich habe das Gefühl, jedes Jahr schmeißt sich Rick Carlisle gen Mekka zu Boden und betet drum, dass endlich mal ein brauchbarer Free Agent reinkommt. Jedes Jahr kommt keiner. Damit er irgendwie noch eine Unze mehr aus Dirk quetschen kann. Und jedes Jahr schmeißt er sich auf den Boden, um zu beten, dass Dirk noch ein Jahr dranhängt und noch ein Jahr dranhängt. Und jedes Jahr muss er dann irgendwie aus Versatzstücken und dem Abfall von anderen Mannschaften was zusammenschrauben. Und jedes Jahr muss Dallas mit Don Nelson als GM irgendwelche Projekte mit einem Max-Contract versehen, damit man überhaupt einen brauchbaren Spieler kriegt. Beste Beispiel, Wesley Matthews kommt langsam in Schwung, kennt man noch von den Trailblazers, hatte ja aber einen Achillessehnenriss. Max-Contract, bisher ist er den nicht wert. Ist doch aber in Dallas egal. Ist wirklich egal. Bester Pickup, muss man sagen, für kleines Geld. Neben Sasa Pachulia, der ja fast ein Double-Double averaged und unheimlich überrascht insgesamt mit seiner ganzen Spielart, hat ja auch für einen Center immer fast 2 Assists und macht eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Ist natürlich Darren Williams, der bei Brooklyn aus dem Vertrag gekauft wurde und der dann für kleines Geld in seiner Heimatstadt in Dallas unterschrieben hat. Und mittlerweile auch schon wieder verlängert hat. Der wird also erhalten bleiben und der scheint sich zumindest vorgenommen zu haben, wieder in die Form zu kommen, die er irgendwann mal bei Utah hatte, was dazu geführt hat, dass er überhaupt erst zu Brooklyn für so einen Schweinevertrag gekommen ist. Felton macht, was Felton halt macht. Parsons kommt so langsam in Schwung, wobei man eben sagen muss, der Junge ist 27, der wird 28. Und langsam in Schwung kommen, das ist für einen Max-Contract, den er ja auch kassiert hat, vielleicht ein bisschen wenig. Dadurch, dass er in Schwung kommt, gab es ja die große Jagd nach Parsons und wer den alles haben will. Ich muss sagen, wenn die Mavericks die Chance haben, den loszukriegen, sollen sie es machen für ein paar Picks oder ein paar brauchbare junge Spieler. Von mir sollen sie ruhig zu den Rockets schicken. das Geld ist er nicht wert, vor allem wenn man eben betrachtet, was Matthews und Parsons kassieren, verglichen mit Dirk und was Dirk dafür aber eben leistet. Also, aber er macht es auch freiwillig. Natürlich macht Dirk es freiwillig. Weil er immer wieder hofft, dass da mal was kommt. Ja, und das muss man ihm halt auch hoch anrechnen. Man muss ihm auch hoch anrechnen, was er für eine Saison wieder hinlegt. Klar. Also mit 37, 18 Punkte, gut, die Rebounds werden immer weniger. Aber das ist normal, weil man ja versucht, ein bisschen aus dem Post auch rauszuhalten, auch aber defensiv. Ist trotzdem eine ordentliche Zahl für einen 37-Jährigen. Definitiv. Dazu muss man sagen, hat er ja doch eine ganze Menge Double-Doubles diese Saison schon hingelegt. Wo viele sich auch gewundert haben, spielt immer noch 31 Minuten, 46% aus dem Feld, 39% von 3, von der Freiwurflinie fast 90%. Also was, und das bei immer in fast 4 Versuchen pro Spiel, da kann man nicht dran deuteln. Und man muss halt sagen, Dallas hat wieder mal aus Scheiße Gold gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen, jetzt auch einen guten Pickup mit Lee gehabt, der garantiert nach der Saison auch schon wieder weg wird. Dwight Powell, der ein guter junger Spieler ist, kommt langsam hoch. Vielleicht macht JaVale McGee auch mal noch ein bisschen einen größeren Splash, den man sich von ihm erhofft hat. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Nummer 1 vom Rookie Justin Anderson hat man sich mehr erwartet. Aber Nummer 2 ist vor allen Dingen, Dallas ist ein Team, wo man sagen kann, die sind nicht für die Postseason gebaut. Also in meinem Grund, die haben zwar Erfahrung, aber, und das sieht man, wenn man die Spiele anguckt, Dallas hat, geht so gut wie nicht ans offensive Brett. Also so gut wie nicht. Seltenst, also im einfachen Grund, weil kriegen sie den offensive Rebound nicht, sind die einfach aufgrund ihres Alters nicht mehr schnell genug in Transition, um einen Fastbreak zu vermeiden. Dementsprechend überlassen sie das offensive Board. Gleichzeitig ist Dallas im Post auch nicht mehr physisch dominant genug, was dazu führt, dass sie anders ein bisschen mehr auf Zone verteidigen, was sie aber auch wieder verwundbar macht. Dazu kann Dallas selber keine Fastbreaks laufen oder so gut wie keine. Also Dallas ist wahnsinnig beschränkt. Und wenn, dann werden sie eingeholt. Ja, also Dallas ist wahnsinnig beschränkt und jeder, der Dallas spielt, weiß, dass sie wahnsinnig beschränkt sind. Es ist, wie gesagt, extrem beachtlich, dass sie momentan noch da stehen, wo sie stehen. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Also da gebührt wirklich Donnie Nelson, aber vor allem Rick Carlisle und in gewisser Hinsicht natürlich auch Mark Cuban, der das eben hinnimmt und sagt, okay, wenn es nur so geht, dann geht's nur so. Und dann holen wir lieber Basketballspieler als halt irgendjemanden. Es ist wirklich eine Wahnsinnsleistung. Es ist halt einfach bloß schade, dass die letzten 5-6 Jahre von Dirks Karriere in gewisser Hinsicht dadurch verschwendet wurden, dass man damals gesagt hat, nach der Meisterschaft 2011, dass man das Team komplett abreißt. Das hätte man das Team versucht, zumindest noch ein, zwei Jahre zusammenzuhalten, vielleicht Stück für Stück ein bisschen zu verstärken. Wenn man mal einen abgibt, hätte man vielleicht mehr machen können. Aber auch da hat Mark Cuban wieder voll auf die Free Agency gesetzt. Damals Tyson Chandler weg, dann haben sie ihn zurückgeholt, jetzt haben sie ihn wieder abgegeben, um Aldridge oder jemand anderen zu landen. Haben da auch wieder, also das ist das Einzige, wo ich sagen würde, bei Dallas, was ich denen wünschen würde. Neben, dass sie vielleicht in einem Late Pick einen guten Draft Pick kriegen. Ich hoffe, sie kommen in die Playoffs. Ich hoffe, sie halten den Platz. Einfach damit Dirk sich nochmal in den Playoffs zeigen kann. Ich denke schon. Und was ich ihnen halt einfach wünschen würde, wäre, versucht doch einfach mal euer Team zusammenzuhalten und versucht nicht immer auf die großen Free Agents zu setzen. Das habt ihr 5 Jahre versucht. Es hat nie geklappt. Insofern, es ist, wenn ihr ihn wollt, ist es für solche Spieler meistens interessanter, wenn das Team nicht erst wieder neu um ihn herum gepuzzelt werden muss, sondern wenn der weiß, in welche Situation er kommt. Insofern seht zu, dass er die haltet, die was auf der Kirsche haben, wie ein Zaza Pachulia, vielleicht auch ein David Lee. Darren Williams bleibt ja, Dirk Nowitzki hat gesagt, er hängt noch ein Jahr dran. Seht zu, dass er Leute wie Matthews und Chandler Parsons loswerdet und da vielleicht ein paar junge Spieler kriegt, die entwicklungsfähig sind. Das müssen ja nicht die absoluten Top-Kaliber-Talente sein. Reicht ja, wenn da jemand ist, der einen guten Schritt nach vorne machen kann. Und dann sieht das schon besser aus. Aber so reden wir halt von Old Man Walking oder Dead Man Walking schon fast. Weil ja. Das ist ein Team, das ist, denke ich, einfach nicht konkurrenzfähig in den Playoffs aufgrund mangelnden Physis. Ich finde es irgendwie so immer faszinierend. In Free Agency kriegen sie von der ganzen Liga einen drauf und stehen dann einfach wieder auf. Und ich glaube, Dirk macht noch bis 50, um wenigstens eine Saison mit einem Superstar zusammenzuspielen. Ja, ich habe auch so das Gefühl. Ich meine, persönlich muss ich jetzt sagen, wenn es nicht auch in Texas wäre, ich hätte ja schon längst mal gesagt, ey, Dirk, für das Geld, was du kriegst, dann geh doch einfach noch ein Jahr zu den Spurs. Ja. Nur um mal mit in der Organisation. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich wieder scheiße, weil du sagst, er hat mit Rick Carlisle wahrscheinlich den Coach, der bei dem es eigentlich noch beschissener ist, dass er in der Situation ist. Also eigentlich ist es noch beschissener für Carlisle als für Nowitzki, weil Carlisle einfach ein Magier ist, was Teams angeht, was Taktik angeht. Das ist jemand, der könnte, wenn Dallas, wieso auch immer Dallas nicht interessant ist, das ist ja immer das, was mich wundert. Das ist ein großer Medienmarkt, das ist eine große Stadt. Die haben einen Franchise-Player, der sich total, im Gegensatz zu Kobe oder anderen, der sich total hinter die Marke stellt, der auf Geld verzichtet, der gewinnen will. Die haben einen Eigner, der Basketball verrückt ist, der alles dafür tut. Wenn du sagst, ich komme, dann holt er dich mit einem Privatjet ab und würde dich auch nie traden. Die haben einen Eigentümer, die haben einen General Manager, der selber einer der erfolgreichsten Coaches der NBA war mit Donnie Nelson. Die haben mit Rick Carlisle, wie gesagt, einen der winningsten Coaches, die derzeit in der NBA sind. Ich weiß nicht, warum die so unattraktiv sind. Das ist eine gute Frage. Es ist halt echt schade für Rick natürlich. Carlisle. Weil, wie gesagt, wenn Carlisle in der Lage wäre, so ein Team Stück für Stück oder wenigstens mal einen Top-10-Pick zu kriegen oder vielleicht zwei in nicht so langer Abfolge oder einen Top-10-Pick und ein paar gute Jungs oder irgendwo einen guten Free-Agent zu kriegen, könnte Dallas so aussehen wie die Spurs bloß in einem Big-Media-Market. Aber so, es tut dem halt ein bisschen in der Seele weh. Es ist ein Mysterium. Vielleicht. Weil im Gegensatz zu Philly zum Beispiel ist das ja ein gut geführtes Team. Ja. Das ist ja der Witz. Die sind nie in der Luxury-Tax, die gehen nie sinnlos all-in. Wenn die Trades machen, dann sind die Trades meistens sinnvoll. Die holen meistens die besten Leute, die nach den Waivers ja. und Cuttings quasi zusammen sind. Wie gesagt, vorhin schon mal angesprochen, Al-Farouq Aminu. Aber es ist ja nicht der Einzige. Die haben auch ja letztes Jahr Amari Stoudemire geholt. Diesmal Darren Williams. Die holen immer die Besten, die irgendwie verfügbar sind. Es ist unverständlich. Es ist absolut unverständlich. Zumal Dirk als einer der beliebtesten Spieler in der NBA gilt. Das ist so einer, wenn du mit Dirk spielen kannst, dann freust du dich, dass du mit Dirk spielen kannst. Weil Dirk ist garantiert keiner, der sich hinstellt und sagt, ich muss meine 15 Würfe am Abend haben. Aber vielleicht kommen auch bei den Spielern, die interessant sein könnten in der Free Agency, dann halt auch immer noch mal andere Teams, die dann irgendwie ja den, wo der Stern heller leuchtet. Ich weiß nicht, ich kann da nicht in die Köpfe der Spieler gucken, die da absagen. Und man kriegt ja auch nie wirklich mal so eine Begründung, warum sie absagen. Müssen sie auch nicht. Ist ja vollkommen in Ordnung. Man kann ja nicht mal sagen, dass Dallas keine Ausstrahlung hat. Ich meine, Dallas Stars sind jetzt auch nicht gerade im American Football eine No-Name-Truppe. Also kannst du ja auch nicht mal sagen, dass wie, naja, eigentlich wie Cleveland, wenn nicht gerade LeBron da ist, sonst sportlich in der Stadt nichts ist. Ja, du hast die Dallas Cowboys, du hast, wie gesagt, die Dallas Mavericks, du hast Dallas Stars. Dallas Stars in der NHL. Stimmt, NHL. Ah, ich hab's gewechselt. Ja, du hast, das ist Houston, der Astros hat Dallas ein Baseball-Team. Baseball kenne ich mich nicht aus. Nee, ich glaube Baseball nicht. Das sind dann die Houston Astros. In jedem Fall, wie gesagt, es ist halt wirklich schade und es ist halt unverständlich. Vor allem, ich meine, bei Aldridge kann ich nicht sagen. Absolut richtige Entscheidung gefällt. Wenn du schon auf Geld verzichtest, was er ja mit seinen Bird Rights in Portland gekriegt hast, dann geht es zu einer Mannschaft, die um Titel spielt und dann geht es zu einer Mannschaft, die nicht nur sinnlos, also nicht nur zufällig quasi um Titel spielt, weil ein anderer Superstar spielt, sondern weil es eine super Organisation ist. Und ganz ehrlich, du kannst niemanden vorhalten, zu San Antonio zu wechseln und auch nicht mit 30 diesen Schritt zu machen. Er hat immer ein 8 Jahre Portland gegeben. Aber es gab andere Spieler, wo ich gesagt habe, Andrew Jordan, Dwight Howard war ein anderes Beispiel. Ich glaube, an Carmelo Anthony war Dallas damals auch dran. Also sind alles Spieler, wo ich gesagt habe, ja, die haben sich für den helleren, in Anführungszeichen, Stern entschieden, für L.A. oder New York. Wobei du eben sagen musst, die Zeiten sind vorbei, mal sehen, wie es nächstes ist. Ja, die Zeiten hin oder her, aber ich gucke mir doch an, für wen ich da spiele. Ich gucke mir an, wer ist da der Coach, wer ist da der GM, wie ist die Organisation bestückt. Und ich gehe doch nicht zu einem Team, und ganz ehrlich, wenn ich die Chance habe, zu Rick Carlisle oder zu irgendjemandem zu gehen, der in seinem Leben 40 Spiele gewonnen hat, zu einem GM wie Donny Nelson zu gehen oder zu einem GM wie, klar mich dort, irgendein, der hier sowas wie The Process in Philadelphia macht und so eine Scheiße, dann gehe ich doch um Gottes Willen zu Dallas. Aber wie gesagt, also ich werde es nie verstehen. Es ist halt, wie gesagt, schade, vor allen Dingen für Dirk. Es sind 5 Jahre, in denen man keinen Fisch landen konnte. In den 5 Jahren hätte Dirk wahrscheinlich jedes Mal um die Meisterschaft mitspielen können. Aber wie gesagt, unser Fazit, Dallas kommt, wenn sie reinkommen, dann war es das in Runde 1, einfach weil da ist nicht mehr genug Saft im Tank. Da fehlt irgendwo das. Es sei denn, Chandler Parsons und Wesley Matthews haben eine Explosion von 30 Punkten. Ja, aber man darf nicht vergessen, es kommt Golden State. Ja, das stimmt irgendwo so. Letztes Team, die noch reinkommen können, unserer Meinung nach, weil die anderen sind einfach schon ein Stück zu weit weg. Ja. Also wir haben ja da noch, wie gesagt, die Denver Nuggets, lustigerweise, und in Sacramento, aber die sind ja, das ist die sind ja 6 oder 8 Spiele dahinter. Und das ist bei 20 nicht, das ist fast utopisch. Also es ist einfach zu weit, mal abgesehen davon, dass die so unbeständig spielen. Ja. Gerade wenn ich mir Sacramento angucke, oh Gott. 8 der letzten 10 Spiele verloren, Denver mit Ach und Krach in ausgeglichenen Rekord. Wie gesagt, Utah sind die einzigen, unserer Meinung nach, die noch halbwegs eine Chance haben. Utah ist eigentlich schnell erklärt, ist ein sehr gutes Team. Vor allen Dingen gerade Gordon Hayward zeigt, was ein Spieler, der quasi wirklich zum Franchise-Spieler gemacht wurde vom Team und zu dem ein Max-Contract gegeben wurde, wie der sich entwickeln kann, denn mittlerweile ist Average da über 20 Punkte, fast 5 Rebounds, fast 4 Assists, immerhin 1,2 Steals, gute Wurfquoten, also ist dort Teamleader, dahinter Derek Favors, auch ein sehr guter Power Forward, ein bisschen dadurch gehemmt, dass er keinen Dreierwurf hat, aber ansonsten sehr gut. Dazu darf man natürlich nicht vergessen, ist dort auch noch der französische Big Man, einer der besten Defensivcenter derzeit in der Liga mit Rudy Gobert. Also es ist ein sehr gutes Team, sehr jung, sehen Sie das Problem, was die haben, weswegen es eher schwierig werden könnte, am Ende in die Playoffs zu rutschen noch und dann in den Playoffs auch irgendwas zu erreichen. Die haben einfach keinen brauchbaren Point Guard. Trey Burke kommt nur noch von der Bank und ist meiner Ansicht nach mehr, ich würde nicht mal sagen Combo-Guard, das ist für mich einfach ein undersized Shooting Guard. Der hat nicht das Ballhandling und hat nicht die Vision. Und die Jungs, die das hätten, zum Beispiel ein Dante Exum zum Beispiel, ist ja wieder mal für die komplette Saison verletzt, hatte letzte Saison ganz gute Ansätze, diese Saison eher, wie gesagt, aufgrund der Verletzung schnell raus. Und Raul Neto war dann der ihn ersetzt hat, aber auch der kommt momentan über gute Ansätze nicht wirklich hinaus. Insofern, das ist halt ein Team, das insgesamt gut aufgestellt ist, auf Small Forward, auf Power Forward, auf Center, auf Shooting Guard an sich auch und auch auf Small Forward als vom Backup her, alles da. Was da fehlt, ist der Steuermann. Einer, der am Steuer sitzt, und deswegen gab es da ja verschiedene Trade-Gerüchte, wer gehen könnte, Trey Burke, Raul Neto. Man hat irgendwie versucht, ich meine, die sind so verzweifelt, dass sie sogar an Michael Carter-Williams Interesse hatten, und das sagt schon einiges. Wie gesagt, es gutes junges Team. Es wäre ihnen zu wünschen gewesen, dieses Jahr in die Playoffs zu kommen. Sie sind immer noch knapp dran. Und persönlich muss ich sagen, ich fände es vielleicht sogar gut, wenn sie die Mavericks noch ablösen und die Mavericks rausrutschen alleine und die Mavericks dann eine Chance haben, ihren Pick dieses Jahr zu behalten und in der Lottery zu rutschen. Und beziehungsweise rutschen sie automatisch, aber dadurch ihren Pick zu behalten. Und entsprechend in der Lage sind, dann einfach langsam einen kleinen Rebuild anzufangen. Und für Utah wäre es eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, wie auch, wie gesagt, für Detroit und andere Teams. Ja, braucht man nicht groß viel hinzufügen. Ich denke aber eher, dass es vielleicht besser wäre, es nicht zu schaffen. Ich glaube, Utah-Fans können sich darauf freuen, dass in Zukunft mal wieder so glorreiche Zeiten bei Ende der 90er winken könnten. Wenn sie den Point Guard finden und sich die aktuellen Spieler sich weiter so positiv entwickeln, wie es bisher ist, oder halt dann auf dem guten Level bleiben. Aber ja, bei noch knapp 20 Spielen, klar, zwei Spiele sind nicht viel. Das wird, Dallas trendet runter, Utah trendet hoch. Also ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt nochmal gegeneinander spielen, aber das müssen wir jetzt ja nicht nachgucken. Es wäre machbar, klar, aber irgendwie sagt mein Bauchgefühl, eher weniger. Ich denke eher, Dallas wird drinnen bleiben. Und oh, doch. Vor allem geil, haben wir gerade gesehen. Vorletztes Spiel. Das heißt, da besteht, wenn der Abstand so bleibt. Oder das letzte Heimspiel. Ja, oder sich vielleicht sogar verringert. Und vor allen Dingen Matchball Utah, denn das letzte Spiel, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, geht es gegen die Lakers. Das heißt, das ist ein sicherer Sieg. Das heißt, im Prinzip ein sicherer Sieg. Das heißt, die Chance ist... Und davor gegen die Nuggets. Entschuldigung, wenn ich reingrätsche. Naja, nicht nur gegen die Nuggets. Du hast dann nur noch zweimal die Lakers. Und zweimal die Suns. Zweimal die Wolves. Und Timberwolves. Also Ich nehme es zurück. Und die Bucks und Houston. Okay, also der Spielplan... Und Chicago. Gut, ich nehme meine Bedenken zurück. Ich glaube, der Spielplan spricht gerade deutlich mehr für Utah. Also wir müssten mal, wir vergleichen das spaßeshalber mal, weil wir jetzt gerade dabei sind. Ja. Wir haben euch vielleicht gerade ein bisschen verwirrt. Ja, doch, ich würde sagen, der spricht definitiv, weil das geht mit Dallas los. Das ist heute gegen Cleveland, dann gegen Golden State, dann zweimal hintereinander gegen Portland, dann wieder Golden State. Sacramento. Sacramento könnte. Dann die Pistons nochmal, die wahrscheinlich dann immer noch im Playoff-Rennen sind. Gegen die Grizzlies, die Clippers, gegen Utah und, wie schon gesagt, und gegen die Spurs. Und ich muss auch sagen, aufgrund des Alters würde ich sogar sagen, sind die Timberwolves-Spieler könnten eklig werden. Ja. Weil wenn dort die jungen Wilden mal wieder loslegen. Wenn die mal richtig auf Fastbreak-Jagd gehen. Da, ach Gottes Willen, das sind die, also nichts gegen die Dallas-Spieler, aber das sind die wahrscheinlich gefühlt gerade mal in der Mitte, während die Minnesota-Spieler schon wieder sich ordnen für den... Ich glaube, die brauchen einen Sauerstoffzeug. Also ich habe Ralf gerade überzeugt, wenn er das mitkriegt. Sensationell, ich habe Ralf überzeugt, dass Utah in die Playoffs kommt und ihr habt sie exklusiv gehört. Jedenfalls, also der Spielplan spricht eindeutig für Utah, also das ist... Guckt euch selber mal an, wie gesagt, Utah im Gegensatz zu Dallas, die zweimal gegen die Warriors ran müssen, gegen die Spurs, gegen die Clippers und so weiter, haben wir alleine zweimal die Lakers, wir haben die Houston Rockets einmal, die Phoenix Suns aber dafür zweimal, die Bucks, die wie gesagt dann auch schon unter ferner Liefen sind, die Timberwolves, die ja auch nicht in die Playoffs kommen, zweimal, die also vielleicht dann auch schon eher ein bisschen abschenken, so würde ich sagen. Was wir haben bei Utah sind die Clippers einmal, dann haben wir noch die Spurs und OKC. OKC und die Warriors, aber eben nicht, erstens nicht hintereinander, denn wenn ich Dallas angucke, wenn Dallas in Abwärtstrend kommt. Also aktuell kommt auf Dallas eine richtig scheiß Woche. Das wenn Dallas, ist einfach so. Wenn Dallas hier in Abwärtstrend kommt, bis nächsten Freitag, dann gibt es hier fünf Niederlagen in Folge. Cleveland, Golden State, zweimal Portland, immer davon auswärts und Golden State. Und Golden State zu Hause und auswärts, Cleveland auswärts. Und dann haben wir ein bisschen eine geruhsamere Woche mit den Kings oder Anschluss daran mit den Kings, Denver und Knicks. Aber danach geht es schon wieder von vorne los. Detroit Pistons, dann die Minnesota Timberwolves. Houston, Memphis und dann die Clippers und dann kommt das Jazz-Spiel. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, die haben vielleicht drei Spiele, wo sie nicht permanent an der Wand gespielt werden, alleine physisch. Weil man muss ja sagen, ich meine Golden State, okay, die machen vielleicht einen Gammlischen und gewinnen dann mit 10 Punkten Abstand. Portland will in diese scheiß Playoffs und die wollen da drinnen bleiben. Das heißt, Portland wird sich einen Arsch aufreißen. Und genauso wird sich Detroit den Arsch aufreißen. Mhm. Und Houston will nicht rausfallen. Und egal was ist, das ist eins der letzten sechs Spiele. Das heißt, auch Houston wird sich den Arsch aufreißen. Wie gesagt, wir haben 16 Spiele. Memphis sowieso. Also. Die Clippers werden vielleicht auch nochmal um die Platzierung ein bisschen mitspielen. Und San Antonio wird sich zu Hause keine Blöße geben. Wenn San Antonio bis zu dem Zeitpunkt zu Hause noch ungeschlagen ist, dann gehen die da volle Esse rein. Also. Wie gesagt, und das letzte Spiel von Utah auswärts bei den Lakers. Und die Lakers werden da schon im Urlaubsmodus sein. Kobe Party Mode. Insofern, ich persönlich sehe da Also ich würde fast sagen, also Utah wird vielleicht richtig ganz gut läuft mit 15-5 die letzten 20 Spiele laufen. Und Dallas, wenn sie Glück haben, 10-10. Also ja, und 500 Ball, das wäre bei dem Restprogramm schon echt was. Ja. Gut, wie gesagt, wir haben jetzt die Teams einzeln durchgegangen. Jetzt gucken wir uns nochmal kurz die Playoff-Brackets an. Also gehen mal so spaßeshalber potenzielle Matchups durch. Aber nicht alle, sondern wir gucken uns einfach mal so, dass wir... Wir gucken uns quasi an, wie die Playoffs ablaufen würden. Ja. Und küren dann unseren Meister. Ihr könnt ja unseren Weg dann nachvollziehen und könnt den dann mal vergleichen mit, wie es effektiv passiert ist. Vielleicht haben wir ja voll recht. Ja, vielleicht haben wir voll recht. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, was denke ich mal, und da wird Ralf mir jetzt nicht widersprechen, glaube ich, unsere Tipps waren, wir persönlich denken, dass die Pacers, beziehungsweise dass die Bulls noch rausfallen aus dem Playoff-Rennen, dass die Pistons reinkommen, ja, dass ansonsten sich im Osten eigentlich nicht mehr viel ändert. Also wie gesagt, Bulls und Pistons tauschen ihre Plätze und dass sich vielleicht zwischen 3 und 6 einfach noch die Platzierung mal ein bisschen verschiebt. Im Westen ist unser Tipp, dass Dallas rausfällt und dafür die Jazz reinrücken. Und unsere Hoffnung ist, dass die Rockets rausfallen und dafür Dallas nachrückt. So ungefähr. Also Jutta könnte sogar wirklich noch auf 7 hochrutschen. Ja. Und ansonsten wird sich da oben auch nicht viel ändern. Die Clippers werden die Thunder nicht einkriegen. Die Thunder sind schon zu weit weg von San Antonio oder Golden State. Und Portland ist 4 Spiele weg von Memphis. Und ich glaube nicht so wirklich, dass Portland da diese 4 Spiele jetzt noch aufholt, um sich dann vielleicht auf Platz 5 zu schieben. Zumal so fraglich ist, ob das jetzt wirklich ihr Wunsch wäre, weil ich das Gefühl habe, dass sie vielleicht mit lieber Lust auf OKC hätten, als Lust zu haben, irgendwie auf die Clippers. Wie gesagt, wir gucken jetzt mal das Bracket an und dann schauen wir mal. So, jetzt schauen wir uns das Bracket an. Wie gesagt, das könnt ihr einfach mal googeln. NBA Playoff Bracket. Da seht ihr, gibt es eins direkt von nbaplayoffbrackets.com. Keine Werbung, sage ich euch bloß. Da seht ihr eine relativ gute Übersicht, die eigentlich relativ häufig aktualisiert wird. Momentan wäre es so, erste Runde Warriors gegen Dallas, beziehungsweise wir würden ja tippen Utah. Ja. Zweite Runde, andere Erstrundenpartie wäre derzeit Clippers gegen Memphis. Denken wir auch, dass das so bleibt. Spurs gegen Rockets wäre die andere. Und Thunder gegen Portland wäre die letzte im Westen. Im Osten hätten wir die Cavaliers gegen die Detroit Pistons. Miami Heat gegen Atlanta Hawks. Wobei, wie gesagt, da kann sich auch noch was verschieben. Wir könnten auch haben die Toronto könnte auch gegen Detroit spielen, aber wir bleiben mal dabei, dass Toronto wir wollen jetzt wird. Mal nicht die komplette Saison durchsimulieren. Boston gegen Charlotte, da könnte sich wie gesagt noch was ändern, dass beispielsweise Miami gegen Charlotte spielt oder Atlanta gegen Charlotte oder Miami gegen Boston, wie auch immer. Wir bleiben mal übersichtshalber dabei, wie gesagt, und Toronto gegen die Pacers. Wenn wir jetzt im Westen durchgehen, wie gesagt, ich denke mal, die Warriors ist klar gegen Utah durch. Wahrscheinlich sogar mit einem 4-0. Die Clippers gegen die Grizzlies, das ist wird so eine Sache. Eklig. Wird eklig und da sehe ich sogar eine Chance, dass die Grizzlies durchkommen. Ich würde sogar fast sagen 4-3 für die Grizzlies. Ja, bin ich einverstanden. Das heißt, unsere Halbfinalbegegnung 1 wäre dann, könnt ihr euch ja notieren, Warriors gegen Memphis Grizzlies. Ja. Dann haben wir die zweite Hälfte des Tableaus. Spurs gegen Rockets ist, glaube ich, klar. Also da sehe ich einen Sweep, 4-0. Ein Heimspiel wird wahrscheinlich Houston holen, würde ich sagen. Gegen die Rockets? Gegen die Spurs, denkst du? Ja, irgendwie, weiß nicht, vielleicht sagt auch Pop so, zum Schon meiner Rentner schenke ich mal das erste Heimspiel weg. Und im zweiten Heimspiel zeigt man mal, wie der Hase läuft, so, weiß nicht. Und holt dann quasi den Sieg wieder auf eigenem Court. Richtig. Gut, kann natürlich sein. Ich tippe 4-0, Ralf 4-1, am Ende macht es keinen Unterschied. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, das sind unsere Tipps. Thunder gegen Portland, gut, das ist... Das Duell der One-Two-Punches. Klar, wobei ich sagen muss, ich würde da sogar sagen, weil die Thunder so ein relativ bescheidenes Defensivteam sind und Portland da doch auch ordentlich ist, dass Portland vielleicht sogar zwei Spiele gewinnt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Portland, dass die Thunder ihre zwei zu Hause gewinnen, Portland ihre zwei zu Hause und dann die Thunder, wie gesagt, zu Hause das 3-2 holen und dann auswärts das 4-2 holen. Also ich denke, Portland hat das Zeug dazu, mit dem ausgeglichenen Kader, den sie haben, obwohl da, wie gesagt, ein großer Abfall im Scoring ist, aber wie gesagt, ich denke, die haben das Potenzial, einfach weil sie auch insgesamt durch die Bank weg relativ gut besetzt sind, ausgeglichen, auch defensiv ganz ausgeglichen besetzt sind, dass sie dort die anderen stoppen und selbst wenn Westbrook und Durant wieder mal auf 80 Punkte kommen, mit 80 Punkten gewinnst du kein Spiel. Insofern, ich tippe, zumal wer soll CJ McCollum stoppen? Ist richtig, also ich denke auch Portland, wobei ich eher vielleicht sogar sage, das Ding geht über 7. Einfach, das wird, wenn es so bleibt und so kommt, wie wir uns das denken, das wären zwei reine Offensivschlachten. Wirklich das Quäntchen Defensive, wo dann vielleicht die Punkte für Portland dann sprechen würden. Auf der anderen Seite ist halt, was hinter den zwei Topscorern kommt bei Portland, ein bisschen größerer Abstand als bei den Thunder. Aber irgendwie glaube ich trotzdem, weil ich vermute, dass wenn es schief geht, Westbrook zu viel dann alleine macht. Mhm. Dass es am Ende Portland dann witzigerweise das siebte Spiel in OKC holen wird. Einfach, weil sie auch, der Druck ist geringer. Also du denkst, Portland schmeißt die Thunder raus? Ja. Ehrlich? Über 7. Alter Schwede, Der Druck ist geringer, sie haben überhaupt nichts zu verlieren, weil einfach die Thunder haben mehreres zu verlieren. Sie haben zu verlieren Durant, wenn es schief läuft. Definitiv. Sie haben es zu verlieren, weil sie sind ja Dritte. Sie sind so das, oder sagen wir mal einfach, sie sind der Erste hinter OKC und den Spurs. Ja, hinter Warriors und Spurs. Meine ich ja. Und sie sind auch der Favorit, ich weiß nicht, so irgendwie, das ist so das große Außenseiter-Ding, wo ich sage, das könnten die, wenn sie halt wirklich ihre zwei Spiele dann zu Hause holen, läuft das über 7 und dann kriegt das Portland in einem knappen Overtime-Spiel im 7. Und wenn OKC schon laut ist in der Halle, dann gehen wir nach Portland. Stay weird. Da ist genauso die Hölle los. Also da ist es nicht einfach zu gewinnen. Insofern, ich schließe mich mal rein, damit wir unser Tableau dann, damit wir unser Tableau gut zu Ende bringen können. Und weil, wie gesagt, ich Portland mindestens zwei Spiele gebe. Insofern, vielleicht läuft es in die Richtung. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon mal gehabt, dass der First Seed vom 8th Seed rausgeschmissen wurde. Damals die Mavericks. Geben wir Portland mal durch. Tatsächlich, ja, ihr hört richtig. Mal abgesehen davon, dass ich relativ der Meinung bin, selbst wenn die Thunder durchkommen, wischen die Spurs mit denen in ihrer diesjährigen Form den Boden. Das Halbfinale ist am Ende dann, das ist der Rest im Westen ist irrelevant, wen dann die Spurs und die Warriors raushauen. Im Prinzip schon, also wenn die Warriors gegen die Grizzlies spielen, wird es vielleicht ein bisschen eklig, aber die Warriors nehmen die Grizzlies mit ihrem Shooting auseinander. Und wenn die Spurs gegen, egal ob es gegen The Thunder oder gegen Portland geht, das ist, wie gesagt, das Western Conference Finale, eigentlich das NBA Finale steht für uns fest, weil eigentlich ist das NBA Finale. Das sind eigentlich die besten Teams in der Liga, unabhängig von der Conference. Die müssen im Finale spielen und nicht irgendein Team aus dem Osten. Ganz ehrlich, bei allen Sympathien, die ich für Boston, für die Pacers, für Toronto habe, aber, sorry, wir müssen mal ganz ehrlich sein. Ja, eben. Das System ist überholt. Lass die besten Teams gegeneinander spielen. Fertig. So. Anderes Thema. Punkt aus. Ja. Wie gesagt, Western Conference Finale, Warriors gegen Spurs. Und wer macht's, Ralf? Also auch wenn ich das jetzt schon zum dritten Mal dann jetzt so sage, ich glaube, das wird auch wieder ein 7er Spiel. Weil das könnte eher ein 7er werden. Ja, aber... Weil die Warriors haben seit, ich glaube, 40 Spielen oder sowas nicht mehr auswärts in San Antonio gewonnen. Die haben eine übelste Niederlagenstrecke. Insofern, also ist aber die werden zu Hause ihre zwei holen, das San Antonio auswärts. Dann auch nochmal hin und her. Und im dann, Prinzip entscheidet dann Homecourt Advantage. Und den hat Golden State. Aber ich würde fast sagen, dass ich sehe einen leichten Vorteil aufgrund des unnatürlich starken Shootings bei Golden State. Weil wenn... Die sind irgendwo variabel. Die Spurs haben einfach das Problem, angenommen, die Spurs wären halt in der Zone dicht gemacht, dass die dann halt auf Shooting gehen müssten. Weiß ich jetzt nicht, ob das dann am Ende... Na gut, das haben sie ja mittlerweile auch geedit. Ja. Leonard ist von draußen aktiv. Parker hat einen Jumpshot Midrange. Ginobili arbeitet von drei. Danny Green kommt von draußen rein. Dann haben, dann haben sie Kevin Martin geedit und Andre Miller als potenziellen Backup. Das Ding ist eigentlich total schwierig. Das sind Nuancen. Und ich glaube, die Nuance, die hier entscheidet, ist Curry. Ich denke, wollte ich gerade sagen, ich denke, die Arroganz macht's. Und Arroganz meine ich da positiv. Ich denke, die Arroganz macht's. Ich denke, dass die Warriors, wenn die wirklich hier 4-0-4-0 durchmarschieren, weil ich nicht glaube, dass die gegen die Clippers... Dann noch den Rekord geknackt von den Bulls. Curry wahrscheinlich wird der MVP mit, wenn es so bleibt, Statistiken, wo ich glaube sogar Jordan in feuchte Träume damals noch hatte. Weil und verteidigender Meister. Das ist verteidigender Meister, ja. Du stehst da drin, du hast, um es mal böse zu sagen, die dicksten Eier. Das ist einfach so. Das zu Recht. Du weißt, wer du bist, du weißt, was du kannst. Und das ist das ganze Team. Und das ist so ein bisschen, früher hat man bei Bayern München gesagt, so um die Zeit von Effenberg rum, 1999 oder 2000 bis 2001, so die Dreh rum, wo sie dann Champions League-Sieger geworden sind, die können vor Arroganz und Überheblichkeit nicht laufen. Das war teilweise ein bisschen negativ. Hier münze ich es um, die können vor Selbstbewusstsein nicht laufen. Das ist ein Team, die sind einfach, die wissen, was die können. Und zur Not drehen die, wenn es das ganze Spiel nicht geklappt hat, drehen die das zum Schluss nochmal kurz auf. Da machen die nochmal kurz einen Hahn auf. 5 Minuten, ziehen 10 Punkte weg und holen das Ding noch. Da gab es die Tage auch mal ein Spiel, das hatte ich frühest so auf dem Weg zur Arbeit bekommen. Ich glaube, da lagen, ich weiß nicht, gegen wen, ich werde es auch nicht nachgucken, da lagen die zum Ende des dritten nicht gerade knapp hinten, glaube ich, 7 oder 8. Oder irgendwann auf Arbeit gucke ich dann, wie es ausgegangen ist, haben sie mit 10 oder 12 gewonnen. Also, da haben sie in einem Viertel, ich glaube, 20, wie gesagt, eine Difference von 20 Punkten hingelegt und dann war, und das haben die schon ein paar Mal gemacht diese Saison. Also das ist halt das. Und die Spurs sind eher so ein Team, also die Warriors sind so ein Team. Entweder und die Warriors, die haben die Pace. Ja, entweder drehen sie es hinten auf oder die machen direkt einen Blowout. Die hauen dich im ersten Viertel mit 20 Punkten Unterschied weg und damit gibst du sofort auf. Die Spurs sind eine Mannschaft, die machen das ein bisschen in einer Art Grinding, aber nicht im Sinne vom Spielstil, sondern das erste Viertel verlierst du bei 5. Das zweite Viertel verlierst du bei 5. Mhm. Das dritte Viertel verlierst du bei 5. Und das vierte bei 5. Du verlierst immer nur bei 5 und du denkst dir, naja, wir sind 5 Punkte weg, wir sind 10, naja, 15 geht ja auch noch. Und dann sind es 20. Und dann sind es 20 und du merkst, Blowout. Du hast einen Blowout gehabt. Und bei den Warriors, die hauen dich gleich weg, du sagst dir, so, und okay, was soll's. Gut, gucken wir mal in den Osten. Wir haben ja gesagt, wir tippen Detroit gegen Cavs und... Das wird eklig. Also ich denke mal, Cavs machen es in einem 4-2, also die holen ihre gesamten Heimspiele. Aber darauf werde ich dann nochmal ein paar Mal zu sprechen kommen. Das wären halt eklige Spiele und das wird an die Substanz gehen. Und damit also gegen die Bulls wird es ein 4-0 werden. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Mit dem auch kein unbequemes 4-0 wie gegen Boston letztes Jahr. Nee, relativ bequemes 4-0. Ja, weil Meritage Butler, wenn sie konstant bleiben, werden einfach da... Da ist ja noch weniger dahinter, als bei den Cavs wenigstens noch Dreier haben, wo sie wenigstens noch mit einem Schampert, Moskau und Smith... Ja gut, du hast Smith. Aber... Ja gut, stimmt, ja. Meritage hat halt bloß... Ich weiß auch mit dem Alter so ein bisschen. Aber Meritage bringt halt bloß 10 Punkte. Also ja. Aber wie gesagt, also die beiden Bulls, bin ich mit Reif in der Meinung, wird es 4-0. Bei Detroit, wird Detroit sogar noch ein drittes Spiel geben. Ich glaube, das geht über 7, wenn Detroit durchkommt. Einfach, weil die beißen. Und lass dieses eines von den ersten zwei Heimspielen in Cleveland gewinnen. Und weil der Palace in Auburn Hill, wo Detroit spielt, wird beben, weil Erinnerung an die Bad Boys, Erinnerung an Chauncey Billups und Rasheed Wallace, Baldo und Lai. Also das in Detroit ist schwer zu gewinnen. Das ist eines der wenigen Sachen, die Detroit noch hat, neben dem, dass sie pleite sind als Stadt und dass dort kaum einer noch ein Haus hat, aber die haben noch ein Basketballteam. Und Detroit steht immer hinter seinen Basketballteams, egal wie grottig die sind, insofern, außer als damals die Schlägerei war, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Nächste Runde wäre Heat gegen Atlanta. Sag ich, egal mit oder ohne Bosch, das wird entspannt für Miami. Also ohne Bosch, bin ich ganz ehrlich, bin ich der Meinung, wird es nicht entspannt. Knapp für Miami. Wird es knapp. Mit Bosch wird es entspannt. Aber so oder so, sie kommen weiter. Ja. Da ist einfach... zu viel, auch sehr breit, da sind genug Leute, die Verantwortung übernehmen können. Ja. Und ich, die haben halt auch einige, gerade wenn ich jetzt an den Winslow das denke. Viel mehr Playoff-Erfahrung, wenn du so willst. Das auch. Und ich denke gerade so, wenn du den dann halt reinschmeißt, dann haust du halt Winslow gegen den Korver oder so. Und dann sag mal, Korver erstmal wieder versuchen, von außen seine Würfe zu machen. Der wird welche machen, aber das wird ihm so Energie kosten. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, dass er dann in der Crunch-Time dann halt die Würfe nicht mehr nehmen kann oder dann halt unkonzentriert wird. Und die andere Sache ist ja, wenn Miami so bleibt, würden sie dann gegen Cleveland spielen im Halbfinale. Und man stelle sich wirklich vor, Detroit rutscht rein. Cleveland muss dort über 6 oder 7 gehen. Bosch ist fit. Miami geht über, was weiß ich, 4 oder 5 gegen Atlanta. Und Bosch ist fit. Und dann, weil, wenn wir jetzt mal weitergehen, dann ist jetzt die Frage, reicht's dann noch fürs Conference Final? Weil persönlich, wenn Cleveland schon in der ersten Runde verprügelt wird und dort irgendwie durchkommt, dank LeBron und Kraft ihrer Wassersuppe, um es mal umgangssprachlich zu sagen, dann habe ich so das dumpfe Gefühl, dass Miami vielleicht schon zu viel sein könnte. Das ist, glaube ich, weniger, aber Miami wird auch alles in die Waagschale werfen. Du hast wieder diese Sache, du hast eine Mischung aus Erfahrung und wir haben nichts zu verlieren. Und ich glaube sogar halt auch wieder, wenn sie fit sind, egal wie gut sich Wade und James verstehen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, da ist noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen was, wo Wade sagt, so Junge, ich zeig's dir mal noch, ich kann's auch ohne dich. Und das muss ja, wie gesagt, das muss ja überhaupt nichts Böses sein. Da ist ja auch kein böses Blut bei den beiden. Aber trotzdem, so diesen Ehrgeiz hast du einfach, zu sagen, okay, zumindest. Ich traue das Wade zu. Also ich auch. Ich möchte ihm das ja auch nicht unterstellen. Ja. Er hat ja aus dem schönen Ring mehr als LeBron. Ja, das auch. Insofern, da kann er ja schon ja wuup machen. Aber es wird eklig. Also Ralf denkt, sie kommen durch. Mein aber Tipp, ehrlich gesagt, ist, wenn die gegen die Pistons spielen müssen und dann gegen Miami, fliegen sie raus. Bin ich ganz ehrlich. Gut, das ist diese Konstellation. Wenn die gegen die Bulls glatt durchkommen, dann wird es trotzdem hart gegen Miami, weil Miami sich wehren wird, weil Miami eine erfahrene Mannschaft ist und wesentlich besser von der Bank besetzt ist. Ja, das wird auch nochmal, das kommt auch noch dazu. Insofern wird das dann ein hartes Halbfinale. Wenn die gegen die Pistons spielen, bin ich der Meinung, das Ende für Cleveland gegen Miami. Das ist das Bracket derzeit, aber das Bracket, wie gesagt, das kann sich ändern. Wenn Miami fällt, dann ist Miami in einem anderen Bracket, dann reden wir vielleicht über Miami im Conference Final und dann spielen die Cavs vielleicht gegen so eine Truppe wie Atlanta. Kommen wir mal zur anderen Seite des Tableaus. Das ist auch interessant. Toronto gegen die Pacers, wobei, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Pacers, die sind mir einfach noch nicht weit genug in ihrer Umstrukturierung zum Smallball. Frank Vogel ist ein guter Coach, Paul George ist wieder da, aber gegen eine Toronto-Truppe, die heiß ist, die sich... Die langsam mal wirklich will. Ja, ne, vor allem die wollen sich ja irgendwo revanchieren dafür, dass sie letztes Jahr im Playoff so scheiße waren. Hm. Die wollen ihren Fans zeigen, dass sie besser sind. Und deswegen denke ich, wird das eine relativ klare Sache. Also vielleicht ein 4-1, 4-2. Ja. Aber kein extrem hart umkämpftes. Ich denke, es wird schwierig, bei den Pacers zu gewinnen, weil das immer schwierig ist, bei den Pacers zu gewinnen. Ich wollte gerade sagen, die Pacers werden ein Heimspiel holen oder vielleicht beide Heimspiele. Ja. Aber ansonsten wird Toronto das Ding dort schaukeln. Boston. Zumal es auch in Toronto nicht leicht ist. Seitdem die dieses We The North als für sich etabliert haben, das ist ja auch, ich glaube, erst 3-4 Jahre ist auch in der Halle da im Air Canada Center eine ganz andere Luft. Air Canada Center. Ja, vor allen Dingen sind die Fans jetzt wieder da. Ja, eben. Das ist ja der Witz. Seit Vince Carter, nach Vince Carters Weggang, war es ja da ein bisschen ruhig geworden in der Halle. Einfach weil verständlich Kanada irgendwo halt eine Hockey-Nation ist. Und jetzt ist das wieder voll da und man hat es ja auch beim All-Star-Game gesehen, was da für eine Begeisterung da war. Insofern, wie gesagt, Toronto kommt da durch und Boston, Charlotte, gut, da muss ich ganz ehrlich, guckt ja an, wie ausgeglichen Boston ist und guckt ja an, wer bei Charlotte alles macht. Noch fit ist. Ich glaube, Boston alleine, weil sie auch den Homecourt-Advantage haben und spielen mal im Garten. Ich glaube, Boston wischt mit Hornets einen Boden auf. Zumal da auch wieder die Fans noch mehr dahinter stehen als letztes Jahr, weil jetzt ist halt mal wieder ein bisschen, es ist wieder ein Schritt mehr zum letzten Jahr. Also man ist wieder näher dran an 2007 irgendwo, ohne jetzt da alte Leute zu haben, sondern einfach, man ist halt Nummer 18, wieder im Gesamten, nicht für dieses Jahr, aber im Gesamten einen Schritt näher und das spüren die in Boston und das wollen die. Definitiv. Und wie gesagt, also ich denke, Boston wischt mit den Hornets einen Boden auf. Ja. Es wird ein 4-0. Ich wär überrascht, wenn die Hornets zu Hause ein Ding gegen diese Boston-Truppe holen. Bin ich ganz ehrlich, weil die haben einfach den Schritt nach vorne gemacht. Das Team passt besser zusammen und denen fehlt kein Leistungsträger. Richtig. Insofern. So. Dann wäre das Halbfinale und das wäre natürlich ein geiles Halbfinale, bin ich ehrlich. Toronto gegen Boston. Das wäre ein richtig schönes Halbfinale und da wären ich und Ralf uns wahrscheinlich wieder genau wie bei den Cavaliers und Heat, wären ich und Ralf da sicherlich wieder unterschiedlicher Meinung sein. Ich sehe da Boston vorne. Alleine, weil hinter Thomas halt 5 Leute stehen, die alle Double Digits scoren. Ja, ist richtig, aber halt, ich sehe halt bei Toronto neben Laurie oder halt, ich sehe da halt 2 20er Scorer. Das ist halt. Ja, aber schwierig. Dann, aber ansonsten ja, halt nichts. Und bei Boston hast du halt bis auf Platz 8 Leute, die in Double Digits quasi scoren, Leute, die 6-7 Rebounds holen, Leute, die 4-5 Assists geben. Und das macht halt für mich dann den Unterschied aus. Dazu ist halt Boston für mich das bessere Shooting-Team. Und dann darfst du nicht vergessen, da spielt DeRozan nicht gegen irgendeinen Heinz, der spielt da gegen Jay Crowder, der derzeit ja, einer der besten Defensivspieler auf dem Flügel ist. Und Lowry muss erstmal mit Thomas zurechtkommen. Also ja, Thomas klarkommen oder einem physisch noch stärkeren Marcus Smart, der als Backup-Point-Guard dort eingesetzt wird. Und auch ein Avery Bradley. Ja, aber ich sage Homecourt Advantage. Irgendwie sagt mir im Bauchgefühl, dass da Toronto über sich hinauswachsen kann. Also du sagst, Toronto kommt durch, ich sag Boston kommt durch. Wie gesagt, wenn dann, es wird auf jeden Fall knapp. Also ich denke, dass das wenn die über natürlich ihre Spiele Plätze gehen, noch getauscht kriegen. Ja, das also, wird knapp, glaube ich. Ja, aber ich sehe bei dieser Paarung halt wirklich, oh Gott, nee, 6,5 Spieler, schade. Ja, wäre schöner, wenn es enger wäre, weil ich glaube, das ist eine Paarung, wo wirklich dass die Homecourt Advantage entscheidend sein wird. Definitiv, also das kann schon passieren. Wie gesagt, ich persönlich gebe Boston den Nod ganz einfach, weil ich denke, die sind breit aufgestellt, die haben den größeren Schritt gemacht insgesamt von den meisten Spielern. Das heißt, ist vollkommen richtig. Wir haben dann ein Western Conference Final, entweder, wenn Ralfs Western Conference Final wäre Cavs gegen Toronto Raptors. Ja. Meins wäre Miami Heat gegen Boston Celtics. Ich finde meins geiler, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, und in meinem Fall kann ich euch sagen, Ralf kann euch ja dann sagen, wer bei ihm gewinnt. In meinem Fall gebe ich da, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie fit bleiben, den Altmeistern von den Heat den Nod, weil ich einfach denke, da ist mehr Erfahrung da. Die gehen das ruhiger an. Die waren schon mal in der Situation. Die haben einen GM, der so ruhig hält. Die haben einen Trainer, der schon mehrfach in der Situation war. Das ist nichts Neues für die. Die Fans kennen das auch. Insofern wird es da die Hölle. Da könnte Homecourt natürlich auch wieder eine Rolle spielen. Den hätte Boston in meinem Fall. Aber wie gesagt, die Heat würden das bei mir ziehen. Und dann wären die Heat meiner Ansicht nach im Finale gegen die Golden State Warriors. Und würden von Warriors 4-0 abgeklatscht werden. Bin ich ganz ehrlich. Weil die vielleicht 4-1, aber ich glaube, du bist dann schon so demoralisiert, wenn du zweimal nach Oracle fahren musst, gleich zu Anfang und dort mit 20, 25 Punkten Unterschied rausgeschossen wirst. Ja. Sehe ich nicht so richtig. Ralf, wer würde denn bei dir gewinnen im Conference Final? Ich bin ganz ehrlich, weil ich jetzt schon immer so richtig radikal gehe, ich glaube, wenn es so kommen würde, wie ich das sage, haben die so einen Rückenwind, holen ihre 3 Heimspiele und die Fans prügeln die in dem einen Spiel in der Quicken Sloan Arena zum Sieg und Toronto holt das in 7. Weil ich glaube, also wie gesagt, wenn das wirklich so kommen würde und die würden ins Finale kommen, dann haben die so einen Rückenwind. Cleveland traue ich das in dem Moment sogar zu, so, zu sagen, auch wenn die Zweiter hinter uns waren, ja, wir sind Cleveland, ich will da jetzt denen keine negative Arroganz Selbstbewusstsein absprechen. Ich meine, es wäre ja irgendwo auch berechtigt zu sagen, ja, wir sind Cleveland, da kommt jetzt eine Überraschungstruppe zu uns ins Finale, so wie letztes Jahr mit den Atlanta Hawks. Läuft schon. Und genau, ich glaube, genau das könnte aber halt bei Toronto im Gegensatz zu Atlanta zum Genickbruch werden, weil einfach irgendwo, ich habe jetzt nicht alle Spiele letztes Jahr so gesehen, dass ich jetzt sagen kann, wie die Halle war, aber ich glaube, wie gesagt, dass dann, wenn ich erkenne, dass sie in der Conference Finals sind, ja, da kann Cleveland mit einem 2-0 für unser Hause kommen, aber die prügeln die dann durch bis zum 2-2 und wenn das Spiel 7 ist, dann wird wahrscheinlich hier dieser super neue Premierminister von Kanada einfach mal einen Feiertag daraus machen. Justin Farrow? Nee. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Justin mit Vornamen. Müsst ihr euch merken, wie Justin und der Bieber. Und der Sohn vom vorherigen. Richtig. Ja. Ich hab den Namen gestern auch bei Paduel gehört, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Egal. Da macht er den Feiertag in Kanada und dann wird komplett Kanada in Cleveland einrücken und dann holen die Spiel 7. Ist zwar am Ende auch egal. Zumal das nicht weit ist. Denk dran, Cleveland liegt auch an den großen Seen. Die müssen eigentlich bloß an Niagara-Fällen vorbei und dann sind sie schon fast da. Dann kommt die große Flucht von Kanada nach den USA. Ohio ist nicht so weit weg. Stimmt. Aber es ist am Ende egal, weil ob ich nun sage, Cleveland oder Toronto, beide werden von Warriors verprügelt. Mit dem einzigen Unterschied, dass vielleicht Cleveland nochmal ein oder zwei Spieler holen könnte. Vielleicht, wobei ich eben sagen muss, stell dir mal wirklich vor, unser Szenario kommt. Cleveland spielt gegen die Pistons, 7 Spiele. Ja. Cleveland spielt gegen Miami, 7 Spiele oder mindestens 6. Ja. Cleveland spielt gegen Toronto. Oder Boston, ist egal, das wären 6 Spiele. Wobei im mindestens. Finale traue ich vielleicht sogar Toronto mehr zu als Boston, bin ich ganz ehrlich. Weil Toronto schon mal in den Playoffs war. Also häufiger als das junge Boston-Team. Ja gut. Und Toronto sich, wie gesagt, wie du schon sagst, vielleicht einfach den Vorteil hat, dass die halt 2 Topscorer haben und da ein bisschen mehr Trara machen können. Wie gesagt, Cleveland da vielleicht wenigstens 6 Spiele braucht, dann redest du von einem Team, das quasi nochmal eine Viertelsaison gespielt hat, okay, bevor die auf die Warriors treffen. Das sind die schon nach dem ersten Viertel K.O. Die Warriors, die 4-0 durchkommen sind und dann, gut, die haben dann gegen die Spurs 7 Spiele gebracht, aber die haben halt vorher gefühlt 2 Wochen Pause gehabt. Ja. Deswegen sage ich, also ganz ehrlich, wenn Cleveland unseren Weg gehen muss, sehe ich die im Finale keine 2 Spiele gewinnen, weil ja, stimmt. Daran dann sind die so fertig. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Dann kriegen die dort, vielleicht gewinnen sie 1, weil LeBron nochmal alles in die Waagschale packt, aber ich wie gesagt, auch wie ihr seht, ist, also der Westen ist für uns relativ klar, einfach weil da 2 Teams zu überragend sind diese Saison. Egal wer da gewinnt, das ist der Meister. Und der Osten, so wie er derzeit aufgestellt ist, könnte interessant werden. Endlich mal wieder. Weil da wirklich ein paar interessante Paarungen am Ende dabei sind, gerade dann ab dem Halbfinale. Und vielleicht, wie gesagt, mit Detroit noch ein Team, was noch mit reinrutscht und Chicago was rausrutscht. Reis-Finale wäre The Warriors gegen die Cavs. Mein Finale wäre The Warriors gegen die Miami Heat. Mit Ausrufezeichen, wenn Chris Bosh dabei ist. Ich hab gesagt, Warriors gegen die Raptors, weil ich dann einfach, weil wenn ich mein Szenario schon durchspinne, so, ja, dann gut. Haben die halt so einen Wind, dass die halt dann über 7 die Cavs rausholen. Also Warriors gegen Toronto, meins wäre Warriors gegen die Heat, wenn Bosh dabei ist und wenn Detroit den Platz von Chicago kriegt. Das sind bei mir die 2 Wenns. Ansonsten wäre mein Conference Final Toronto gegen die Cavs, denke ich mal. Oder Boston. Ja, ich gehe mit Boston. Boston gegen die Cavs. Und dann wäre das Finale Warriors gegen die Cavs. Also am Ende gucken wir uns mal an, wie es läuft. Wir können ja dann in ein paar Wochen schauen. Ja. Das war jetzt erstmal unser Podcast. Der hatte diesmal wieder ein bisschen Überlänge. Aber macht ja nichts. Das ist quasi unsere Gutmachung, dass wir mal einen Termin verpasst hatten. Da habt ihr jetzt ein bisschen mehr zum Hören. Den nächsten, der würde in 2 Wochen rauskommen. Ja. Und wir hatten euch ja eigentlich versprochen, dass wir unsere Lieblingsteams uns angucken und euch erklären, warum. Aber das wäre auch nochmal 2 Stunden. Wollte ich gerade sagen, das würde jetzt noch zu lange dauern. Das heißt, wir haben uns dann innerhalb des Podcasts, ist sehr unprofessionell, wissen wir, entschieden, das zu verschieben. Wir werden das also das nächste Mal behandeln. Und was ich mir jetzt spontan überlegt habe, ohne Ralf zu fragen, oh Gott. Und was wir uns das nächste Mal auch angucken werden, weil wir ja, wie gesagt, in 2 Wochen dann schon sehr nah im Playoff sind, wir werden uns mal unterhalten, wen wir für die Awards nominieren würden. Oh, das ist natürlich... Unsere ja. All-NBA-Teams, unsere MVPs, unsere Defensive Players of the Year, unsere Most Improved Player, ja. Unseren Sixth Man, unsere All-NBA-Defense-Teams. Das werden wir uns nächstes Mal neben unseren Lieblingsteams angucken. Passt, glaube ich, auch ganz gut. Ist eine schöne Vorbereitung auch für die Playoffs. Vielleicht können wir ja dann auch schon gucken, ob sich zumindest bewahrheitet hat, dass Detroit und Utah reingerutscht sind. Das sind unsere Tipps. Wie gesagt, ich hoffe und wir hoffen, euch hat es wieder Spaß gemacht, war interessant. Wie gesagt, denkt dran, Feedback über Facebook, über unseren Blog, wo auch immer, versucht mit uns in Kontakt zu kommen, sagt uns, was ihr hören wollt. Das ist für uns wichtig, dann wird es für uns einfacher und Wir werden demnächst auch einen Twitter starten. Kriegt ihr alle Infos dazu im Blog. Wisst ihr, da gibt es eine Übersichtsseite, wo alles nochmal zusammengefasst ist. Welche Episoden gibt es? Welche Medien gibt es, über die ihr mit uns in Kontakt kommt? Hört rein und hoffentlich hat es Spaß gemacht. Insofern, tschüss von mir. Bis bald und macht nicht so lange, wenn Basketball ist. Genau. Halt rein. Ciao, ciao. Ciao. I don't know what this is, D. No. Barbecue chicken alert. Oh, barbecue chicken alert. You can't guard this man. You marinate him, you season him, huh? And then you cook him. Barbecue chicken alert. He's going on a trip on a little rocket ship. The little lifestyle.